Sehr schön, dass ihr alle da seid. Ihr seid alle noch so aufgeregt und bestellt immer noch Bier und winkt euch gegenseitig. Das ist sehr gut. Und aber gleich geht's nämlich jetzt los. Und zwar mit gleich meine ich jetzt. Hallo erstmal. Nochmal, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass es wieder so voll ist. Schön, dass Leute schon fast gar nicht mehr reinkommen. So voll ist es. Willkommen zur zweiten Veranstaltung der Infoveranstaltungsreihe Beat Up Your Brain, ABC der radikalen Linken, der autonomen Neuköllner Antifa. Letzte Woche haben wir uns mit dem Begriff des Klassenkampfs und der Theorie und der Praxis beschäftigt. Heute soll es um ein ganz anderes Thema gehen oder vielleicht doch gar nicht so anders. Heute heißt es Wege und Ziele, Anarchismus oder Kommunismus. Also alle Leute, die sich der radikalen Linken verschreiben, rufen ja auf Demonstrationen immer entweder am Ende irgendwelcher Slogans für die Anarchie oder den Anarchismus oder für den Kommunismus. Wahrscheinlich wird sich auch der Raum danach etwas aufteilen. In letzter Zeit ist es eher so geworden, dass Kommunismus relativ in ist. Einige werfen ja den Leuten, die sich da jetzt KommunistInnen vor, dass sie eigentlich doch AnarchistInnen sind. Und wie das aber eigentlich ist, das wollen wir heute klären. Wir haben heute hier vier VertreterInnen oder auch Einzelpersonen von verschiedenen Organisationen. Dazu gehört die Anarchistische Föderation Berlin, die hier gleich rechts neben mir sitzt. Ganz links außen Detlef Georgia von der Sozialistischen Initiative Berlin. Das Forum der deutschsprachigen AnarchistInnen, ganz rechts außen, also von mir aus und natürlich nicht inhaltlich gemeint. Und Mundus Magenta, halb links von mir, etwas gemäßigt. Wir werden so beginnen, dass jede Organisation, jede Einzelperson die Möglichkeit erhält, sich erstmal vorzustellen, zu sagen, wer sie ist, welche Organisation sie vertritt und welches politische Konzept diese Organisation jeweils mit Kommunismus oder Anarchismus, je nachdem welches Konzept von dieser Organisation vertreten wird, vertritt, was die Ziele sind, die Inhalte und wie das alles umgesetzt werden soll. Und hiermit übergebe ich das Wort sofort an Mundus Magenta. Viel Spaß. Also hallo, ich bin Franziska von Mundus Magenta und ich sitze hier heute als eine von, weil mich Leute von den Organisierenden als eine kennen, die Seminare und Veranstaltungen zum Kapital von Marx macht. Und für sie lag es nahe, dass als eine wie ich auch was zum Thema Kommunismus zu sagen hat. Ich würde mal sagen, dass ich in erster Linie Kritikerin des Kapitalismus bin. Und die Kritik des Kapitalismus habe ich von Marx gelernt. Der hat im Kapital erklärt, wie der Kapitalismus funktioniert. Und das Verständnis einer Sache ist immer die Voraussetzung für ihre Kritik. Durch eine gewisse Affinität für Identitäten würde ich mich ganz selbstverständlich als Marxistin bezeichnen. Und dabei muss man immer gleich dazu sagen, dass Marx auch einiges an Quatsch geschrieben, einiges an falscher politischer Propaganda verbreitet hat und sich tatsächlich an mancher Stelle irrte. Es geht also nicht darum, jedes Wort von Marx in Stein zu meißeln, sondern darum, das von ihm zu nehmen, aus dem man was für die Kritik dieser Gesellschaft lernen kann. Der Rest ist dann eher aus Gründen der Folklore interessant, was jetzt keine Herabwürdigung sein soll, also da bin ich Fan. Aber wenn ich mich als Marxistin bezeichnen würde, dann beziehe ich mich eben auf Marx und seine Kritik der politischen Ökonomie, die für unsere Kritik der aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend ist. Dazu versprochenerweise nur zwei Sätze. In unserer Gesellschaft herrscht bedauerlicherweise immer noch kapitalistische Produktionsweise. Und das heißt, dass das, was Menschen so brauchen fürs Leben, nicht produziert wird, weil eben Menschen das zum Leben brauchen, sondern die Befriedigung der Bedürfnisse ist also nicht Zweck dieser Produktion. Ach so, na, okay. Sondern ein Nebeneffekt. Es wird also produziert, um aus Geld noch mehr Geld zu machen, wegen der Kapitalakkumulation. Und die Menschen sind über das Prinzip des Privateigentums an den Produktionsmitteln von den Mitteln ihrer Bedürfnisbefriedigung ausgeschlossen. Das passt nicht mit dem Zettel, wenn ich so rangehen muss. Okay, Marx war Kommunist und der Kommunismus sollte an die Stelle des Kapitalismus treten. Das habe ich dann mit Marx gemeinsam. Ich bin für die Abschaffung des Kapitalismus und für den Kommunismus. Für den Kommunismus als ein Programm von Abschaffungen, etwa von Staat, Kapital, Nation, Eigentum, Ware, Geld, Lohnarbeit und ganz vielem anderen. Im Kommunismus wäre dann der Zweck der Produktion die Bedürfnisbefriedigung. Und wie sich das dann alles ganz genau bewerkstelligen lässt, werden wir dann wohl erst sehen, wenn es soweit ist. Was Kommunismus genau bedeuten soll, da gibt es bestimmt so viele Variationen wie Leute, die ihn anstreben. Und mit dem Begriff handelt man sich auch sofort einen Haufen Probleme ein. Am naheliegendsten ist dann erstmal die sofortige Abgrenzung gegenüber allem, was nach real existierendem Sozialismus und nach Marxismus-Leninismus klingt oder riecht oder wie auch immer. Weil also für viele Menschen Kommunismus nach Stalinismus, Maos blauen Ameisen, Parteidiktatur, dogmatisch-deterministischer Welterklärung und vor allem nach Gulag klingt, ist der Begriff nicht der beliebteste. Unter dem Banner des Kommunismus ist so viel Mist gebaut worden, dass man immer viel mit Etiketten um sich wirft, um sich durch die eigene Zuordnung unliebige und unsachliche Diskussionen zu ersparen. Also dann kann ich mich libertäre Kommunistin nennen oder undogmatische Marxistin oder viele Leute nennen sich dann Anarchisten zum Beispiel. Unter anderem deswegen reden viele Leute nicht von Kommunismus, sondern von der Emanzipation oder der befreiten Gesellschaft. Dafür gibt es dann viele gute Gründe. Ein ganz pragmatischer wäre zum Beispiel, dass die Repression des Staates auf Kommunisten noch anders losgeht als auf Leute, die eben für die befreite Gesellschaft sind. Ein anderer wäre ein theoretischer oder die erwähnte Vielfachbesetzung und die schwierige Theorietradition. Also das haben massenhaft Vollidioten sich Kommunisten schon genannt in der Geschichte der Menschheit. Oder eben auch der erwähnte historische Grund von wegen der Bockmist, den die Leute in der Sowjetunion, in China oder in Kambodscha so verbrochen haben. Meines Wissens, das werden wir dann noch feststellen im Laufe des Abends, ist die befreite Gesellschaft auch das, was die Anarchisten wollen. Und mit der Anarcho-Schublade erspart man sich dann viele der genannten Probleme. In der Geschichte der Arbeiterbewegung konnte man die Kritik der Herrschaft oder des Staates, der Gleichmacherei, der Bürokratie, des Parteidogmatismus, auch des Arbeitskults und des Kollektivismus gar nicht oft genug formulieren. Das haben die Anarchisten immer getan. Das haben aber auch und zu jeder Zeit kluge Kommunisten getan. Dafür braucht man also den Anarchismus nicht und ich bin heute gekommen, um zu lernen, wofür man den denn brauchen könnte. Dabei geht es mir jetzt gar nicht irgendwie um Ikonen oder Theorietraditionen, sondern tatsächlich um Inhalte. Ich würde es also keinesfalls jetzt als unmöglich oder illegitim brandmarken wollen, zu sagen, man kann nicht das Kapital lesen und dann Anarchist sein, sondern ich würde dann fragen, was bedeutet das inhaltlich, wenn jemand das Kapital liest, für richtig hält und danach sagt, jetzt bin ich für den Anarchismus und würde dann darüber diskutieren wollen. Mit der sich selbst Einordnung in irgendwelche Schubladen, und das wäre dann die These, erspart man sich also auch nicht die Diskussion, was man will und warum man das will. Weil eben immer noch dazu gesagt werden muss, was eigentlich damit gemeint sein soll. Was Paul und Paula denn meinen, wenn sie für den Kommunismus, für den Anarchismus oder für die befreite Gesellschaft sind. Und jetzt kommt die Spielverderberei. In der jetzigen Situation der radikalen Linken ist das letztlich ein bisschen egal, ob wir für den Kommunismus sind oder nicht. Danach kräht wirklich kein Hahn und keine Henne. Es geht höchstens um die Erhaltung der Gesellschaftskritik und um die Weiterentwicklung der Theorie. Auf dem Markt der Ideen, wie ich das jetzt hier mal genannt habe, würde ich nicht den Kommunismus anbieten wollen, von dem dann letztendlich doch keiner weiß, was so genau weiß, was das eigentlich sein soll, sondern die radikale Kritik der Gesellschaft. Denn solange die nicht geteilt wird, braucht man sich gar nicht die Mühe machen, über konkrete alternative Gesellschaftsentwürfe zu diskutieren. Als Beispiel, will jemand bloß Eigentum umverteilen, statt es abzuschaffen, oder Bonzen an die Laterne hängen, statt das gesellschaftliche Verhältnis Kapital zu kritisieren, dann brauche ich mit dem nicht über Kommunismus oder Anarchismus oder die breite Gesellschaft diskutieren, sondern über seine meines Erachtens dann falsche Gesellschaftskritik. Deswegen würde ich immer sagen, wir sollten uns im Moment mit der Kritik der Verhältnisse beschäftigen und diskutieren, ob wir uns in unserer Kritik des Bestehenden einig sind. Und damit haben wir auch erstmal genug zu tun. Es gilt dann eben aus der Kritik der jetzigen Gesellschaft die neue zu entwickeln. Genau, und zum Abschluss, zur Untermauerung und als kleiner Tribut an die Folklore, die erwähnte ein Marx-Zitat. Das hat er geschrieben in einem Brief an Arnold Ruge 1843. Ist die Konstruktion der Zukunft und das Fertigwerden für alle Zeiten nicht unsere Sache, so ist desto gewisser, was wir gegenwärtig zu vollbringen haben. Ich meine die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden, rücksichtslos sowohl in dem Sinne, dass die Kritik sich nicht vor ihren Resultaten fürchtet und ebenso wenig vor dem Konflikt mit den vorhandenen Mächten. Okay, das war es erstmal von mir. Ja, ich bin von der Sozialistischen Initiative Berlin, SIP, wie von der Moderation schon gesagt worden ist. Die SIP gibt es seit März vergangenen Jahres. Wir arbeiten in verschiedenen Bündnissen, sowohl mit antinational als auch antiimperialistisch orientierten Gruppen zusammen. Wir waren in der M31-Vernetzung aktiv, waren in dem Vorbereitungsplenum von der revolutionären 1. Mai-Demo dieses Jahr und arbeiten beispielsweise im Krisenbündnis mit. Der Grund, dass wir uns gegründet haben, also ich gehörte damals noch nicht dazu, dass die Gründungsmitglieder sich zusammengeschlossen haben, war jetzt aber nicht irgendein spezifischer thematischer Vorschlag für Bündnisarbeit, sondern war unser Anliegen, eine Debatte vorzuschlagen über den eventuellen Aufbau einer gemeinsamen neuen antikapitalistischen Organisation von subjektiven Revolutionären unterschiedlicher Strömungen. Was das Thema des heutigen Abends anbelangt, muss ich erstmal zugeben, dass ich von den anarchistischen Klassikerinnen fast nichts gelesen habe. Von den kommunistischen Klassikerinnen bin ich nicht ganz so unbeleckt, obwohl sich mein Grüppchen aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht weiß, weil ich später dazugekommen bin, sozialistisch und nicht kommunistisch nennt, aber zumindest ich als Kommunistin darf da mitmachen. Ich werde mich also im Folgenden jetzt nicht auf die theoretische Praxis, sondern auf die politische Praxis konzentrieren und hatte mich gefreut, von der Anna eingeladen worden zu sein, weil in dieser Organisierungsdebatte, die mein Grüppchen anzustoßen versucht, ich zu denjenigen gehöre, die sagen, wenn es darum gehen soll, eine gemeinsame Organisation von Linken mit revolutionärem Anspruch zu gründen, dann kann es nicht nur sein, dass da Marxistinnen mitmachen, dass da halbmarxistische Autonome und Anti-Ims mitmachen, sondern dann muss das eine Organisation sein, die auch für Anarchistinnen attraktiv ist und eine entsprechend plurale Programmatik und entsprechende Strukturen von innerorganisatorischer Demokratie haben, also mit Strömungsrecht und so weiter. Wenn wir jetzt zu den drei Punkten, die in der Einladung vorgegeben waren, Inhalte, Strategie und Ziele kommen, so würde ich sagen, dass was das Ziel oder die Ziele anbelangt, Anarchismus und Kommunismus eigentlich nur zwei unterschiedliche Namen für das gleiche Ziel sind, nämlich eine Gesellschaft ohne Staat und eine Gesellschaft zumindest ohne Klassen. Auch wenn es jetzt im Anarchismus mittlerweile eine explizite Strömung des Anarcha-Feminismus gibt, würde ich trotz meiner Unbelesenheit mal die historische These wagen, dass historisch auch der Anarchismus in Sachen Geschlechter Verhältnis und Rassismus da ähnliche blinde Flecken aufzuweisen hat, wie es für die kommunistische Traditionslinie geht. Wenn wir aber davon ausgehen, dass Anarchismus bedeutet, eine Gesellschaft ohne Herrschaft anzustreben und wenn wir davon ausgehen, dass Kommunismus was Gemeinsames ist, also etwas, was den Unterschied zwischen Herrschenden und Beherrschten aufhebt, wenn wir das ernst nehmen, dann müsste es also zumindest konsequenterweise auch darum gehen, dass diese Gesellschaft, die wir anstreben, eine Gesellschaft ohne patriarchale und ohne rassistische Herrschaft ist. Soweit also zum Ziel. Ich denke, da können sich zumindest gutwillige Kommunistinnen und Anarchistinnen relativ einfach einigen. Schwieriger wird es dann schon bei der Strategie, dass zum einen die leidige Frage der Übergangsgesellschaft oder des sozialistischen Staates. Ich denke, wo zumindest die meisten Anarchistinnen, soweit sie nicht gewaltfreie Anarchistinnen sind, noch mitgehen würden, ist die maoistische Einsicht, dass eine Revolution keine Dinnerparty ist, sondern dass wir mit dem Widerstand von Konterrevolutionärinnen zu rechnen haben, deren Widerstand zu brechen ist. Wenn ich recht sehe, besteht der Unterschied nun darin, dass Anarchistinnen der Ansicht sind, dass es möglich ist, diesen Widerstand allein mit gesellschaftlicher Selbstorganisation von unten zu brechen, ohne dass es dafür staatsähnlicher institutioneller Stützpunkte bedarf. Kommunistinnen, zumindest wenn sie wie ich Leninistinnen sind, sagen demgegenüber, dass wir als einen solchen Stützpunkt, einen sozialistischen Halbstaat bedürfen, der an seinem eigenen Absterben arbeitet. Das ist nun zweifelsohne eine etwas heikle Frage, weil die Staaten, die bisher mit sozialistischem Anspruch aufgetreten sind, sich alle ein bisschen bockig angestellt haben, was das Absterben anbelangt. Also da haben Kommunistinnen noch einige Hausarbeiten zu erledigen. Was nun diese Organisierungsdebatte, an der ich beteiligt bin, anbelangt, so würde ich allerdings so ähnlich, wie du das eben schon gesagt hast, auch sagen, ob die Sache nun kommunistisch oder anarchistisch heißt, ist nicht so wichtig. Wir sind hier in der BRD eh so weit weg von einer Revolution, dass alle Fragen, die die Verhältnisse nach einer Revolution anbelangt, eigentlich kein Hindernis sein müssen, dass sich unterschiedliche Revolutionärinnen in der gemeinsamen pluralen Organisation heutzutage organisieren können. Schwieriger wird das mit der gemeinsamen Organisierung allerdings für den Fall, dass einige Individualanarchistinnen meinen, allein überhaupt schon Organisierung oder allein überhaupt schon Absprachen mit anderen Genossinnen zu treffen und die dann nicht je nach spontaner Lust und Laune gleich wieder umzuwerfen, sei eine unziemliche Verletzung der individuellen Freiheit. Aber wenn wir uns darüber verständigen können, dass irgendeine Art von Organisierung überhaupt notwendig ist, dass es dafür Absprachen gab, Bedarf, dann denke ich, kann man an dieser Frage gemeinsame Organisierung, sollten wir an gemeinsamer Organisierung weiter diskutieren. In dieser Organisierungsdebatte, wo ich beteiligt bin, haben wir dafür die vielleicht ein bisschen vage Formel, es sei eine gewisse Verbindlichkeit notwendig. Was gewisse heißt, sind wir uns noch nicht so einig. Zumindest sind wir uns, wie gesagt, einig, es soll ein Recht zur Strömungsbildung, zur Tendenzbildung, zur Fraktionsbildung geben. Und diejenigen, die in der Diskussion bisher sich geäußert haben, sind sich auch mittlerweile einig, es soll nicht so dieses klassische ML-Prinzip sein, Kritik nur nach innen äußern, wenn überhaupt äußern, und nach außen wird die monolithische Einheit vorgespiegelt, sondern es ist zumindest denen, die sich geäußert haben, klar, es können alle nur die einzelnen Mitglieder und die verschiedenen Strömungen in der Organisation selbst entscheiden, welche Kritik an der Mehrheitslinie sie öffentlich machen wollen und welche nicht. Im Umkehrschluss, denke ich, heißt es aber auch, dass eine Mehrheit in der Organisation sagen kann, so, uns sind die Differenzen zu groß, wir wollen jetzt keine gemeinsame Organisation mehr und im Zweifelsfall dann halt auch mal eine Minderheit ausschließen. So, was diese gewisse Verbindlichkeit anbelangt, wichtig scheint mir daran vor allem zu sein, dass Einhalten der eigenen Zusagen, die mal gemacht worden sind. Nun kommen wir sicherlich alle immer wieder, und das ist auch gut so, zu neuen Einsichten. Aber dann würde ich sagen, heißt gewisse Verbindlichkeit, die neuen Einsichten zunächst mal an die Genossen und Genossinnen zu kommunizieren, bevor dann gemäß der neuen Einsichten gehandelt wird. Also für den Fall, dass wir jetzt hier heute Abend im Anschluss noch vereinbaren würden, dass wir morgen um 6:30 das Rote Rathaus besetzen wollen, dann wäre es meines Erachtens nicht in Ordnung, wäre es nicht revolutionäre Praxis, sondern subjektivistisches Larifari, wenn die Hälfte von uns dann den Wecker nicht mal stellt und auch nicht da ist um 6:30. Bleibt noch die Frage, was denn für eine Organisation gegründet werden soll, was die für einen Charakter haben soll, oder anders gesagt die Frage des Anarchosyndikalismus. Wenn ich recht sehe, sind Anarchosyndikalistinnen die Anarchistinnen, die am wenigsten organisationsfeindlich sind, und dann sind sie vielleicht von uns Leninistinnen die Lieblingsanarchistinnen. Ein Problem ist allerdings, wenn ich das auch wieder richtig verstanden habe, dass Anarchosyndikalistinnen typischerweise für eine politisch-gewerkschaftliche Mischorganisation plädieren, während Leninistinnen für notwendig halten, dass es eine politische Organisation von Revolutionärinnen gibt, die zwar nicht getrennt, aber unterschieden ist von einer bloßklassenkämpferischen gewerkschaftlichen Praxis. Jetzt habe ich und haben die anderen Leute, die bei mir in der Gruppe sind, kürzlich ein Papier der Basisgruppe Antifa, also der Bremer Gruppe des ums ganze Bündnisses, gelesen, und die Genossinnen schlagen davor, ich lese mal diese 2-3 Sätze vor. Dieses Strategiepapier ist ein Plädoyer für die Bildung einer strategischen Doppelflanke. Syndikalistische Gewerkschaften auf der einen, Struktur von Alternativ- und Gegengesellschaft auf der anderen Seite. Beide vermittelt zueinander über kommunistische Selbstorganisierung, das Selbst steht da in Klammern, als strategisches Zentrum in Form von Theorie und Praxis, kollektiver Debatte und Reflexion. Dies vermittelt auch nach außen in Form von Agitation und Propaganda. Das ist ein Vorschlag, auf dessen Grundlage ich sofort zu gemeinsamer politischer Organisierung mit Anarcho-Syndikalistinnen bereit wäre. Eine Organisation, die für die theoretische Reflexion zuständig ist, die ein strategisches Zentrum bildet, die reflektiert und artikuliert, dass es nicht nur um Betriebskampf hier und Betriebskampf da, dass es auch nicht nur um vermeintlich richtige Alternativgesellschaft in der falschen Mainstream-Gesellschaft geht, sondern dass es um den Kampf ums Ganze geht oder darum geht, wie Lenin sagte, mit dem politischen und sozialen Systems insgesamt zu brechen. Und darüber hinaus würde ich noch sagen, wenn es jetzt in dieser politischen Struktur Genossinnen gibt, die in einem Betrieb arbeiten, wo es, das gibt es ja manchmal noch, wo es noch keine FAU-Betriebsgruppe gibt, sondern die weiterhin dann lieber in der kämpferischen, falls vorhanden, DGB-Gewerkschaftsgruppe oder GDL-Gewerkschaftsgruppe mitmachen wollen, dann sollte das auch in Ordnung sein. Und in diesem Sinne würde ich zum Schluss sagen, gemeinsam und organisiert für den Kommunismus, für die Anarchie. Ja, hallo, ich bin Saskia von der AFB, also Anarchistische Föderation Berlin. Uns gibt es jetzt, glaube ich, seit 6 Jahren, wenn ich richtig nachdenke. Ja, doch. Und wir haben uns damals gegründet, um hier zu versuchen, die anarchistischen Gruppen zusammenzukriegen unter einem Dach und sie dann auch dazu zu bewegen, Teil des FDA zu werden, Forum Deutschsprachiger Anarchistinnen. Das ist inzwischen doch mehr oder weniger die Deutschsprachige Anarchistische Föderation, Teil der Internationale der Anarchistischen Föderation, wo sich dann einige anarchistische Föderationen, die es auf der Welt so gibt, zusammengeschlossen haben. Das Ende der 60er ging das los, damals noch mit Cohn-Bendit für Frankreich. Ja, und tja, wir sind eine synthetische Föderation, das heißt, bei uns sind mehr oder weniger die meisten anarchistischen Strömungen, wenn man sie so nennen möchte, vertreten. Also jetzt keine nationalen Anarchistinnen, Anarchokapitalistinnen, halt anarcho-syndikalistische Leute, anarcho-feministische, öko-anarchistische, anarcho-kommunistische, so, das wäre es im Groben, individual-anarchistische, solange sie denn Lust haben, mit anderen zusammenzuarbeiten auch. Ja, und ich spreche nur für mich und nicht für die Gruppe, da wir eben eine synthetische Föderation sind. Also inzwischen ist die AFB hier in Berlin auch durchaus mit mehreren Gruppen und nicht nur einfach so eine anarchistische Gruppe, wie es dann ein paar Jahre war. Und ich vertrete hier meine Position, da wir zu vielen Fragen einfach unterschiedliche Vorstellungen haben. Es reicht aus, dass wir gemeinsam agieren können, aber wir streben nicht an, dass wir alle gleich denken, gleich handeln. Ja. Okay, ja. Meine Vorstellungen von Anarchismus und Kommunismus sind erstmal die, dass also diese Fragestellung Anarchismus oder Kommunismus für mich persönlich falsch ist. Da müsste es korrekterweise heißen Anarchismus oder Marxismus. Unser Kommunismusbegriff, also der anarchistischen Bewegung, geht auf Kropotkin, Malatesta, Bergmann zurück. Unterscheidet sich von den marxischen Vorstellungen insofern, dass wir dezentrale Vorstellungen haben, dass wir eben nicht eine große zentrale Organisation haben wollen, die mit demokratischem Zentralismus dann entscheidet, was die Leute konsumieren, sondern dass die individuellen Bedürfnisse der Menschen da befriedigt werden sollen. Und gleichzeitig auch, wie die Leute arbeiten sollen, dass es gemeinsam organisiert wird und dass möglichst ohne Zwang die Leute selber entscheiden können, was sie wo tun. Am besten so, wie das Konzept der Arbeiterbörsen, der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften aussieht. Die Leute melden an, was sie produzieren können, wollen, was sie für Fähigkeiten haben und was sie für Bedürfnisse haben. Und dann wird geguckt, wie kriegen wir das organisiert. Das jetzt mal so im Groben. Das sind unsere, beziehungsweise meine anarcho-kommunistischen Vorstellungen. Ja, Und meine Vorstellung, wie man zu so einer Entwicklung hinkommt, wäre, die Selbstorganisierung in allen Lebensbereichen zu unterstützen. Die anarchistischen Gruppen können auf keinen Fall irgendeine Avantgarde spielen. Auch nicht so eine Avantgarde innerhalb der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft. Sondern wir können nur versuchen, den Leuten unsere Positionen zu vermitteln und versuchen, dass die entsprechenden Organisationen, Vereine und so weiter, wo wir tätig sind, möglichst basisdemokratisch, dezentral organisiert sind und nicht so reformistisch werden. Wir können das nicht irgendwie erzwingen und irgendwie versuchen, mit putschistischen Mitteln da voranzukommen, sondern wir können nur versuchen, durch Überzeugung zu arbeiten. Und sicher, es gibt Situationen, da muss man dann auch mal sich wehren. Es ist meiner Meinung nach auch sinnvoll, dass die anarchistische Bewegung Strukturen schafft, die auch in der Illegalität weiter bestehen können und die sich gegen Angriffe von den Staat, den Nazi-Paragruppen, also den Nazi-Gruppen und den Kapitalisten verteidigen können. Tja, ansonsten, was so meine Position zu den diversen Gruppen, Individuen, die sich auf Marx beziehen, angeht, muss ich sagen, also absolutes No-Go sind maoistische, stalinistische Gruppen. Die nennen sich immer marxistisch-leninistisch, aber das ist Quatsch. Von Marx, zumindest von den Sachen, die ich von Marx gelesen habe, finde ich da eigentlich gar nichts. Und das sind Gegner von mir. Die Gruppen, die sich wirklich auf Lenin beziehen, das sind meiner Meinung nach die Gruppen, die immer trotzkistisch genannt werden. Da würde ich durchaus sagen, dass die es gut meinen. Aber letztendlich stellen sie immer das Kollektiv vor das Individuum. Und uns Anarchistinnen geht es meiner Meinung nach um individuelle Freiheit jedes Einzelnen oder jeder Einzelnen. Und das ist wirklich ein gewaltiger Unterschied, der uns von einem großen Teil der sich als marxistisch verstehenden Leute trennt. Sicher, mit den marxistischen Leuten, die sich dann eben nicht auf Lenin berufen, da gibt es eine ganze Menge Gemeinsamkeiten, zum Beispiel mit den, ja, mit der Frankfurter Schule, mit gemäßigten Antideutschen, mit Rätekommunistinnen, aber auch die Rätekommunistinnen haben immer Vorstellungen von einem Mehrheitsprinzip, dass die Mehrheit entscheidet, was das Individuum tun soll. Wohingegen ich meine, das Individuum soll, solange es nicht die Freiheit der anderen einschränkt, tun können, was es will. Und das, die Bedürfnisse des Einzelnen sollen im Vordergrund stehen und nicht die von irgendeinem imaginierten Kollektiv. Tja, ich glaube, das reicht erstmal. Hallo, ich bin Lukas, ich bin vom Forum Deutschsprachige Anarchistin, das jetzt mittlerweile unter diversen Namen seit 1989 existiert. Aber auch ich spreche wie Saskia heute prinzipiell für mich selbst, da wir im FDA, also zum einen sind wir in der Konstellation noch nicht so lange aktiv, weswegen wir über viele Themen noch nicht so tiefgehend diskutiert haben. Zum anderen möchte ich mich da auch anschließen, dass wir auch gar nicht das Ziel haben, in jedem Teilbereich eine einheitliche und fest zementierte Meinung zu haben. Ich denke, das ist auch nicht das Wesen des Anarchismus. Dazu will ich noch sagen, dass ich heute Morgen natürlich passenderweise von einer dicken Grippe überrollt werde und gerade mich so ein bisschen auf Grippemitteln darum fliege. Also man möge mir den einen oder anderen Aussetzer verzeihen. Anarchismus oder Kommunismus, da habe ich mich beim ersten Überfliegen schon ein bisschen an der Fragestellung gebissen. Das wirkte für mich, also ich mag diese konfrontative Fragestellung nicht. Das mag auch ein bisschen dran geschuldet sein, dass ich in den letzten Monaten öfter für das große anarchistische Treffen in Saint-Imier Werbung gemacht habe, wo es eben sehr historisch wurde und wo eben diese konfrontative Haltung ganz oft aufgeworfen wurde. Und also ich bin heute nicht hier, um jetzt über Unterschiede zwischen Marx und Bakunin zu streiten oder wer jetzt was wem wie wo vorgeworfen gesagt hat. Ich denke, dazu sind wir heute im Jahr 2012 auch ist das auch eine falsche Fragestellung oder ist das ein falscher Ansatz? Ich denke, wir sollten... Also ich bin heute hier, um mehr über Gemeinsamkeiten zu reden oder über Unterschiede, die es zu diskutieren gilt, weil ich denke, dass die radikale Linke, der sich doch alle der Anwesenden irgendwie zugehörig gefühlen, im Moment, ja, sagen wir mal, in nicht der besten Position ist, in der sie jemals war. Ich begreife mich selber als Anarchist. Was bedeutet das für mich? Es bedeutet erstmal nicht, dass ich irgendwie zurück in die Steinzeit will oder zurück auf den Acker. Es bedeutet auch nicht, dass ich denke, dass sich die Gesellschaft durch, was weiß ich, Briefbomben oder sonstige Späßchen irgendwie in die Befreiung bomben lässt. Also die Ziele, die wurden bisher eigentlich recht gut genannt. Wir wollen in die befreite Gesellschaft, in der jedes Individuum so leben möchte, wie er sie es das will, in der freien Vereinbarung, nach föderalistischen Grundsätzen, also im Prinzip durch Räte, wenn man es jetzt mal ganz grob so nennen möchte. Um auf die Unterschiede zu kommen, die Anarchismus und Kommunismus teilweise haben, möchte ich erstmal sagen, dass für mich diese Unterschiede nicht so identitär sind, wie sie es manchmal so ausgelegt werden. Also ich, sofern natürlich die Menschen, die sich als kommunistisch bezeichnen oder die Gruppen, die sich als kommunistisch-marxistisch bezeichnen, die Ziele teilen, die ich teile, nämlich die befreite Gesellschaft, und die Mittel teilen, um diese befreite Gesellschaft zu erlangen. Und diese Mittel können nicht sein, sich auf irgendeine Art von Staatlichkeit zu berufen. Diese Mittel können nicht sein, eine Avantgarde zu bilden. Oder diese Mittel können auch nicht sein, diesen Weg auf irgendeine gewaltvolle Art und Weise zu erreichen. Zu den Strategien, die wir zurzeit haben, gehören für mich wesentlich drei Säulen dazu. Das ist zum einen der Aufbau und die Stärkung der eigenen Strukturen, sowohl in der anarchistischen Bewegung als auch in der radikalen Linken selbst. Das meint sowohl den organisatorischen Teil, den praktischen und den theoretischen. Zum anderen die Propaganda, Aufklärung und Gegeninformation der in Anführungszeichen Bevölkerung. Und natürlich die Intervention und das Einmischen in konkrete Konflikte und soziale oder wie auch immer geartete Kämpfe. Natürlich ist der Anarchismus nicht fehlerfrei, gerade weil das so ein weiter Begriff ist, dass sich viele Menschen unter diesem Begriff sammeln oder sich als AnarchistInnen bezeichnen. Genau wie es der Kommunismus nicht ist. Beispielsweise sehe ich ein großes Defizit des Anarchismus in Fragen der Ökonomie. Da ist der Marxismus, gerade wie es genannt wurde, durch Marx einfach weiter. Auch eine Zentrierung des Anarchismus über lange Jahre auf den Begriff der Herrschaft oder als Festlegung auf einen Staat, als irgendwas mutwillig Errichtetes oder Böses, das uns alle einfach um seiner selbst willen beherrscht, teile ich nicht so besonders. Gleichzeitig haben viele Marxistinnen, Kommunistinnen, gerade weil sie auf dem Bereich der Ökonomie eine bessere Analyse haben, eine größere Fixierung darauf. Beispielsweise habe ich jetzt bisher, verzeiht, wenn ich das überhört haben sollte, noch keine anderen Unterdrückungsmechanismen als die ökonomische Ebene gehört. Also ich persönlich finde auch die anderen Unterdrückungsmechanismen, Sexismus, Antisemitismus, Rassismus, wichtig, die meiner Ansicht nach im Anarchismus eine größere Relevanz haben, beziehungsweise auch im Alltag versucht wird zu analysieren und zu bekämpfen. Zur Frage der Organisation, was ja Anarchistinnen ganz oft vorgeworfen wird, man sei organisationsfeindlich oder man sei so unverbindlich. Also ich bin in einer organisierten anarchistischen Gruppe. Ich denke auch, dass eine verbindliche Organisation wichtig ist, aber da gleichzeitig, wie das Saskia schon ganz schön gesagt hat, als Mittel oder in Form von Dezentralität. Ich bin auch nicht der Meinung, dass sich jetzt die ganze Gesellschaft oder alle Menschen in anarchistischen Gruppen organisieren müssen oder sich als Anarchistin begreifen, solange eben die Ziele oder die Mittel und was sie wollen, sich mit meinen Idealen deckt. Ich glaube, das reicht gerade auch mal für den Moment. Danke euch erstmal für eure Beiträge. Also wahrscheinlich sind wir uns jetzt alle klar darüber, dass unser aller Ziel die befreite Gesellschaft ist. Und ob wir die nun Kommunismus oder Anarchismus nennen, ist jetzt erstmal egal. Ja, sagen wir also befreite Gesellschaft. Aber worum es hier tatsächlich schon einen Streit gibt oder auch gleich geben wird, ganz direkt, sind also Mittel und Strategie. Ich würde euch bitten, erstmal dabei zu bleiben, wie wir uns denn oder wie sich die radikale Linke denn innerhalb kapitalistischer Verhältnisse organisieren soll, denn allein da schon gab es ja hier offensichtlich einen Dissens, und würde euch bitten, vielleicht, wenn ihr Nachfragen zu euren, zu den anderen Leuten hier und zu den anderen Gruppen auf dem Podium habt, also von euch jetzt hier direkt, die zu stellen, und zwar aber erstmal zu dem Themenbereich, also der Organisation sozusagen im Kapitalismus. Das heißt, wie organisiert kann oder darf denn der Kampf der Emanzipation der Menschheit sein? Ja. Habt ihr dazu, könnt ihr da vielleicht was sagen? Denn es gab ja so offensichtlich Differenzen. Also wenn die SIB sagt, ja, wir brauchen quasi die Organisation, die ganz zentral wirkt, die auch also innerhalb einer Gesellschaft sehr zentral wirkt und sowohl einen Parteikampf als auch einen gewerkschaftlichen Kampf koordiniert, die ein strategisches Zentrum dieses Kampfs bildet, dann müsstet ihr ja quasi jetzt schon an der Decke hängen und sagen, nein, so geht es nicht. Dezentral ist es wichtig, denn diese Organisation, die so zentral wirkt, unterdrückt vielleicht das Individuum, nimmt ihnen die Möglichkeit zu agieren oder dergleichen. Also er hat ja gesagt, wir sollen eine Frage stellen. Dann würde ich vielleicht mal die Frage stellen, wenn ich es richtig verstanden hatte, hattest du gesagt, allein Mehrheitsentscheidungen seien schon ein Problem. Was heißt dann anarchistische Organisierung, wenn keine Mehrheitsentscheidungen getroffen werden können? Na, also in den Organisationen, in denen ich bisher war, ich weiß es nicht. Also wir organisieren uns klar nach Konsens. Ich finde Mehrheitsentscheidungen auf mehrerlei Art, die grenzen einfach Leute aus. Also es gibt natürlich zum Beispiel Menschen, die sich in Diskussionen auf Plenars, in ihren Strukturen aufgrund ihres Charakters, die sind halt nicht so dominant wie andere und die werden dadurch einfach ganz schnell übergangen, jetzt als ganz einfaches Beispiel. Und ich finde, ein Mehrheitsentscheid grenzt einfach Bedürfnisse von konkreten Leuten aus, und selbst wenn von 10 Leuten 9 dafür sind, werden die Bedürfnisse von einem Menschen übergangen. Und da ich eine Gesellschaft haben möchte, in der jeder, wirklich jeder Mensch seine Bedürfnisse artikulieren, vertreten und bestenfalls auch ausleben kann, möchte ich das auch gern in meiner eigenen Organisation schon widergespiegelt sehen. Das ist natürlich aufwendiger, teilweise konflikthafter als ein Mehrheitsentscheid. Es dauert in der Regel auch länger. Aber wenn danach das Gefühl bei allen Beteiligten da ist, dass alle Bedürfnisse ernst genommen wurden und dass sich jeder irgendwie in der getroffenen Entscheidung widerspiegeln kann, dann denke ich, dann lohnt sich doch der Mehraufwand. Du hast natürlich die Möglichkeit, darauf direkt zu reagieren. Deswegen sitzt du auf dem Podium. Sehr zu schweigsam. Ja, ich hätte, also einen Konsens, eine Möglichkeit anzustreben, würde ich jetzt meinerseits gar nicht das Problem finden. Ich würde nur sagen, dass eine Organisation, die politisch eingreifen will und nicht nur die ganze Zeit den Konsens suchen will, halt nicht bei jeder Frage erst einen Konsens finden soll und Mich würde es nerven, wenn wir unseren nächsten Sitzungstermin erst in der Konsenssuche festlegen würden, sondern lass mich dann in so einer Frage auch gerne mal überstimmen, wo man die Grenze zieht, ist die Frage, aber so im Zweifelsfall kann jeder ja immer auch noch austreten, wenn es ihm oder ihr mit den Mehrheitsentscheidungen zu bunt wird. Also ich finde das Beispiel von einem gemeinsamen Termin irgendwie ein bisschen unglücklich, weil auch wir versuchen, unsere Termine irgendwie so zu suchen, dass möglichst alle können, aber natürlich ist es unrealistisch, sowas zu finden, und Konsens bedeutet ja auch zu sagen, okay, es passt mir halt nicht, aber ist schon okay, macht ihr mal. Also das bedeutet ja nicht, dass jetzt jeder unter Zwang eine Entscheidung finden muss. Konsens bedeutet ja auch zu sagen, ich möchte in dem Prozess jetzt keine Entscheidung oder ich ziehe mich da jetzt einfach raus. Also ich würde jetzt sagen, dass sich ja an dem Beispiel schon so ein bisschen zeigt, was für Entscheidungen, also um was für Entscheidungen es halt auch gerade geht, die man in einer Organisation trifft. Also es ist halt, wenn es jetzt darum geht, es geht ja nicht darum, irgendwie, wir überlegen uns jetzt, besetzen wir morgen das Rote Rathaus oder nicht, also zumindest nicht jetzt in den Gruppen, in denen ich rumspringe. Wenn es um so ganz pragmatisch, also ich würde auch immer sagen, ich bin natürlich für ein Konsensprinzip, Mehrheitsprinzip ist irgendwie Quatsch, weil eben die über die Bedürfnisse der Minderheit dann hinweggegangen wird. Dann gibt es halt pragmatische Situationen, was weiß ich, in denen man sich darüber unterhält, ja, wann man sich das nächste Mal trifft, und am Ende fragt man sich, kannst du auch damit leben, auch wenn du da nicht kommst, und wenn nicht kannst und wenn die Person dann halt nicht kann, nicht damit leben kann, muss halt ein neuer Termin gesucht werden. Aber ich meine nur so, das als Frage der Strategie und im Rahmen der Organisation ist halt so ein bisschen absurd, weil es im Moment ja tatsächlich nicht Entscheidungen zu treffen gilt, die halt so waren, also die so eine Tragweite haben, dass man jetzt sagen muss, nein, wir haben jetzt 3 Nächte diskutiert, ob wir die Revolution machen oder nicht, und jetzt stimmen wir halt ab, weil wir nicht mehr weiter wissen. Also ihr seid wirklich sehr friedfertig. Wow. Im Gegensatz zu dieser Anlage. Na gut, wenn ihr so friedfertig seid, dann will ich versuchen, mal euch anzustachen, weil es kann ja nicht so weitergehen. Und zwar, wir haben einem auserwählten Publikum vorher erlaubt, uns Fragen zuzusenden. Und ich werde jetzt mal teilweise diese Fragen zusenden, euch zusenden, hier, indem ich sie vorlese. Und zwar, Anja hat gefragt. Die anarchistische Bewegung hat sich bisher in keinem historischen Moment dauerhaft durchsetzen können. Ist vor diesem Hintergrund der Anarchismus als Bewegung und politisches Konzept mit seinen Strategien und Methoden nicht offensichtlich schon jetzt gescheitert? Wäre die Frage an eure Seite. Und gleich als ergänzende Frage zur anderen Seite: Ist das Scheitern des real existierenden Sozialismus nicht gleichbedeutend mit dem Scheitern des Kommunismus überhaupt? Das dürfte gerade auch die Leute interessieren, die sich als LeninistInnen hier nennen. Also ich würde auf den anarchistischen Teil die Gegenfrage stellen, aber das kam ja dann als zweite Frage, wann es einer freiheitlichen marxistischen Bewegung gelungen ist, gesellschaftliche Relevanz zu erlangen. Also ich könnte jetzt die ganzen alten Kühe des Anarchismus hier nochmal rausholen, ob jetzt Spanien, die Ukraine oder die Pariser Kommune, aber... Ja, ich meine, das ist alles schon ein bisschen was her und hat jetzt für uns jetzt auch nicht mehr so wirklich Relevanz. Aber ich würde auch gar nicht den Sinn oder Unsinn einer politischen Bewegung anhand ihrer vergangenen Erfolge bemessen, denn eine politische Bewegung, die quasi die radikale Umwälzung der Verhältnisse oder der Gesellschaft zum Ziel hat, ist natürlich erstmal von einem Großteil der restlichen Bewegungen, politischen Strömungen, was auch immer, Angriffen ausgesetzt und hat es natürlich um immens viel schwerer, eine gesellschaftliche Relevanz zu erlangen als eher reformistischere Strömungen. Also deshalb finde ich die Frage, ich weiß nicht. Ich finde im Übrigen gar nicht, dass die anarchistische Bewegung so sehr gescheitert ist. Eigentlich haben wir in Anbetracht, dass wir so wenig bewusste Anarchistinnen waren seit 1860, 1870, ganz schön viel erreicht. Wir haben dermaßen viel losgetreten, waren in allen möglichen Kämpfen an vorderster Front. Ist vielleicht vergleichbar mit den Ramones. Sie waren damals finanziell nie sonderlich erfolgreich, aber die Bewegung in der Kultur, die sie losgetreten haben, die war umwälzend. Nach Punk ist nun mal eine andere Welt als vor Punk. Und wenn damals nur autoritäre Gruppen unter den Arbeitern, Arbeiterinnen, damals waren es fast nur Arbeiter, sich organisiert hätten und die Stimme erhoben hätten, dann wäre noch viel weniger bei rumgekommen. Vor allem ist es das Verdienst der historischen, das historische Verdienst der anarchistischen Bewegung, dass wir die guten Sachen am Liberalismus eben zusammengebracht haben mit dem Kampf für eine gerechte Gesellschaft und nicht, wie das dann im autoritär-sozialistischen Lager nach und nach geschah, der Kampf für Freiheit zurücktrat, bis dahin, dass Lenin einst sagte, Freiheit wäre doch nur ein bürgerliches Vorurteil. Soll ich jetzt so etwas? Und dieser macht, ich habe jetzt damit gerechnet, dass du etwas sagst. Ja, also ich würde mich auch gegen den Versuch der historischen Beweisführung wenden wollen, dass irgendwas bisher nicht geklappt hat. Heißt nicht, dass es auch in Zukunft nicht klappen kann, sondern wir müssten sozusagen die Argumente prüfen, warum die einen oder die anderen, die Anarchistinnen oder die Kommunistinnen meinen, dass ihre Strategie funktionieren kann und prüfen, ob das denn triftig ist oder nicht. Was jetzt speziell die Frage des Leninismus und des Realsozialismus anbelangt, so, da würde ich anstandslos zugeben, dass eine Rechtfertigungsschiene Stalin hat Lenin nur falsch verstanden oder die Umstände waren so schwierig, eine absolut unbefriedigende Rechtfertigungsschiene ist, sondern ich denke, ein Leninismus ist heute nur möglich, wenn die Leninistinnen zugeben, dass das leninistische Konzept als solches Lücken hatte, dass das Widerstaat tatsächlich absterben soll, nicht hinreichend durchdacht war, dass Lenin zwar in seinen letzten Schriften bemerkt hat, dass bestimmte Sachen nicht so funktionieren, wie er sich das vorgestellt hat, dass er dafür aber auch sehr stark auf einer beschreibenden, phänomenologischen Ebene blieb, wo er letztlich an die Ursachen nicht rankam und deshalb auch nur sehr improvisierte Lösungsvorschläge hatte. Also insofern, ja, das, also es gibt die negative historische Erfahrung, aber es ist meines Erachtens kein Argument dafür, das Arbeiten an den Problemen sein zu lassen. Ich würde dazu sagen, erstmal bin ich sehr froh, dass der Realsozialismus gescheitert ist, weil ich immer behaupten würde, der war tatsächlich von Grund auf verkorkst und da wäre nie was bei rausgekommen, was ich mir unter einer befreiten Gesellschaft vorstellen könnte. Deswegen würde ich auch sagen, dass da quasi noch nicht schiefgelaufen ist in der Hinsicht, weil es noch nicht versucht wurde. Und ich wollte noch was sagen. Dann genau das, was du auch gerade schon gesagt hast, also nur weil, also das ist ja quasi wieder das Mehrheitsprinzip oder irgendwie der Geschichte, man hat die Geschichte auf der Seite, der Kommunismus hat verloren, ist ja in keiner Weise irgendwie ein Beweis oder auch nur ein Hinweis darauf, dass quasi die inhaltliche Position falsch ist. Ich weiß nicht, wenn dafür Raum ist, ich bin ja total interessiert daran, warum du Leninist bist. Ich finde das nämlich ganz abgefahren, vielleicht kannst du da 2-3 Sätze zu sagen. Also vielleicht ist es bei mir einfach nur Präferenz für einen literarischen Stil. Also ich meine, die Sachen, die ich von Marx gelesen habe, also so finde ich, ist zwar irgendwie alles ganz klug und so vieles auch richtig, aber so richtig gefesselt bin ich bei Marx nicht so richtig. Also die Kritik des Gotha-Programms, die finde ich ganz schön, also der Verriss dieses sozialdemokratischen Programms von 1875, aber ansonsten finde ich, ist es nicht so richtig greifbar, während bei Lenin habe ich den Eindruck, man hatte anschließend was zum mit nach Hause nehmen oder um Politik zu machen. Das fehlt mir bei Marx so ein bisschen. Also insofern, ich würde jetzt mal grundsätzlich zustimmen, so mit dem Betonen der Negativität und der Kritik. Aber wenn wir dann nicht nur theoretische, sondern auch politische Praxis machen wollen, brauchen wir, glaube ich, zusätzlich zur Kritik der politischen Ökonomie dann doch irgendwie eine Parteitheorie und eine Staatstheorie, die es bei Marx nicht so gibt. Staatstheorie ist das richtige Stichwort für die nächste Frage von Rolf. Rolf fragt, Der Anarchismus lehnt jegliche und damit auch eine eigene staatliche Organisation und Gewalt ab. Gerade diese gegen jede Herrschaft gerichtete Einstellung lässt ihn aus einer linksradikalen Perspektive interessant erscheinen. Im Gegensatz dazu hat die kommunistische Bewegung immer die Notwendigkeit eines eigenen Staats, wenn auch nur für eine Übergangsperiode, betont. Welche Position bezieht ihr in diesem Konflikt? Anscheinend ist dieser Konflikt noch immer aktuell. Dazu habt ihr euch jetzt schon geäußert, aber jetzt wäre natürlich die Frage, ja, warum ist denn dieser Staat so notwendig? Und nein, warum geht denn der Staat gar nicht? Weil Institutionen Machtfaktor sind, weil diejenigen, die im Moment die Macht haben, erstmal Institutionen auf ihrer Seite haben und weil diese Institutionen nicht einfach dadurch wegkriegen, dass wir sagen, sie gefallen uns nicht, sondern wir brauchen unsere eigenen Machtmechanismen und die, denke ich, brauchen auch irgendwie eine Form von institutioneller Verfestigung, ob wir die dann Staat oder Halbstaat, wie Lenin gesagt haben, oder irgendwie anders nennen, ist vielleicht eine begriffliche Frage. Vielleicht sollte man auch im Zuge dessen, dass das mit dem Staat und dem Absterben nicht so geklappt hat, vielleicht tatsächlich sagen, so um das, was eigentlich gemeint ist, auszudrücken, brauchen wir einen anderen Begriff. Also deshalb hatte ich ja mit dieser staatsähnlichen institutionellen Stützpunkten vorhin schon gespielt. So, aber zumindest würde ich sagen, weil wir halt erstmal den alten Staat und seine Machtapparate haben, kommen wir auch ohne irgendeine Art von Gegenapparat nicht dazu, diesen alten Apparat wegzukriegen. Ja, meiner Meinung nach war das Problem bei Lenin, dass er sich vor lauter Strategie nicht mehr um die Ethik gekümmert hat. Er hat sich sehr darauf konzentriert, die Herrschaft zu erlangen und zu sichern. Und dabei vergessen, dass, wenn sich eine Herrschaft einmal gefestigt hat, die Herrschenden den Teufel tun werden, diese Herrschaft wieder abzugeben. Wenn man die Texte von Lenin chronologisch liest, erkennt man, wie das Bewusstsein Lenins Sein verändert. Nein, andersrum, wie das Sein von Lenin sein Bewusstsein verändert hat. Oh Gott, wie peinlich. In dem Maße, wo er dann mehr oder weniger Staatschef der Sowjetunion wurde, wurde er auch immer autoritärer. Nach und nach waren alle, die was anderes wollten, nur noch kleinbürgerlich und feindlich und weiße. Aber Lenin wirft Fragen auf, um die sich die anarchistische Bewegung häufig drückt. Die strategischen Fragen. Manche Anarchistinnen denken bei Strategie sofort an Militär und wollen sich dann damit gar nicht beschäftigen. Aber ich finde, dass eine verbindliche Organisierung notwendig ist und eben auch eine von den entschlossenen Revolutionärinnen. Nicht nur eine Organisierung in den Betrieben. Die ist auch notwendig. Das sieht man in Spanien, dass es durchaus möglich ist, eine klassenkämpferische Massengewerkschaft zu bauen, die dann auch in der Revolution die Strukturen übernimmt, die das Wirtschaftsleben in Gang halten. Das hat alles in Spanien, gerade auch angesichts der Kriegssituation, ganz gut funktioniert. Wichtig ist es nur, dass man halt eben Gruppen hat, die darauf achten, dass ein revolutionärer Weg, wenn er einmal beschritten ist, auch beibehalten wird. Das geht nur eben nicht mit Zwang und es geht nicht zentralistisch. Und es geht auch nicht, dass die Leute in diesen Gruppen in irgendeiner Form wichtiger sind, mehr Macht haben als die gewöhnlichen Proleten. Es muss möglich sein, solche Gruppen so aufzubauen, dass sie keine Avantgarde bilden. Das ist, glaube ich, wirklich das größte Problem auch in der anarchistischen Bewegung, so etwas hinzubekommen. Also ganz allgemein denke ich, dass die Frage nach Staat, also ich persönlich würde mich niemals versuchen, in irgendeiner Art und Weise an der Ergreifung von irgendwelcher Macht, so gut sie auch gemeint sein sollte, zu beteiligen, da Macht an sich einfach korrumpiert. Also wenn man, wie man es gesehen hat, wenn man versucht, die staatlichen Strukturen relativ unverändert zu übernehmen und das Ganze dann einfach sozialistisch anstatt demokratisch, parlamentarisch, bürgerlich, wie auch immer nennt, hat man ja nicht die Grundproblematiken des Staates gelöst. Also dass eben ein Staat, so wie er im Moment strukturiert ist, einfach ganz weit weg ist von den Bedürfnissen des einzelnen Individuums und dass sich das auch nicht ändern lässt, wenn da jetzt in den Ministerien oder in den Entscheidungsposten Leute sitzen, die ja vornehmlich das Wohl des kleinen Menschen zum Ziel haben. Also mir geht es da weniger um den Begriff des Staates, als vielmehr um die Funktion, die dem Staat innewohnen. Und natürlich braucht es eine verbindliche Organisation. Ich meine, spontane, zufällige Treffen können keine Gesellschaft aufrechterhalten, zumindest keine Gesellschaft, wie ich mir sie wünschen würde. Aber wichtig finde ich eben den Punkt der Dezentralität. Und ein Staat ist immer was Zentralistisches, ein Staat ist immer weit weg von den Menschen, die sich ihm unterwerfen oder wie auch immer. Und deshalb muss man, denke ich, die Frage der Organisierung sowohl im Jetzt als auch in der kommenden, zukünftigen freien Gesellschaft andersrum denken, halt eben von unten denken. Und meinetwegen wird es auch irgendwann so staatsähnliche Funktionen geben. Also ich meine, es macht ja auch durchaus Sinn, sich in gewissen Einzelbereichen speziell zu organisieren. Also dass Leute, die eben viel Ahnung von, was weiß ich, Produktion oder irgendeiner Herstellung haben, dass die sich da halt für zuständig fühlen. Aber das Wichtigste ist eben, dass das nicht losgelöst von den Bedürfnissen des einzelnen Individuums ist und dass jedes Individuum die Möglichkeit hat, aktiv in gewisse Prozesse, diese stören oder diese einschränken, einzugreifen. Ja, ich merke irgendwie, ich habe mich total falsch vorbereitet. Ich hätte mich mehr mit Leninismus nochmal beschäftigen müssen und der richtigen oder der vernünftigen Kritik daran, was ich jetzt gerade nicht aus dem Stand tun kann. Ich bin tatsächlich so ein bisschen überrascht, dass hier Lenins Parteitheorie irgendwie also positiv angeführt wird, die ja, also wenn man, also das ist schon irgendwie was tun, ne? Irgendwie von 1902 oder so, das hat Lenin wahrscheinlich irgendwo in Sibirien in einer Verbannung geschrieben, wo es ja schon darum ging, wir müssen irgendwie eine Partei aufbauen im zaristischen Russland, das ist alles illegal, in der Illegalität, das ist ganz schön gefährlich für uns, wie machen wir das? Und hat sich da irgendwie ein paar Strukturen ausgedacht, die sehr hierarchisch waren und sehr auf, ja, man hat so ein paar Berufsrevolutionäre, die kennen quasi die Zusammenhänge und jetzt mitnichten als Planung für, wenn wir dann mal irgendwann die Macht an uns gerissen haben, ist das irgendwie unser Konzept von Herrschaft, in dem die Partei quasi der ganzen Gesellschaft vorschreibt, wie sie zu leben hat. Das ist letztendlich dann ja eigentlich so gekommen. Ob das jetzt Lenin auch so gemacht hat oder nicht, ist tatsächlich jetzt dann im Zusammenhang ja egal, aber ich finde tatsächlich, und es ist leider jetzt sehr lange her, dass ich es gelesen habe, dass einem wirklich sich die Nackenhaare aufstellen, wenn man das liest, wo es schon die ganze Zeit nur darum geht, ja, diese Arbeiter, die wissen halt nicht, was gut für sie ist, deswegen müssen wir ihnen das erklären. Und das hat sich dann ja auch später gezeigt, wenn sie es nicht sofort einsehen wollen, dann sorgen wir schon dafür. Und ich bin auch ein bisschen überrascht, dass hier so ein bisschen davon gesprochen wird, ja, die Leute haben im Realsozialismus so ganz aus Versehen vergessen, den Staat nicht abzuschaffen. Dabei haben sie eigentlich in ihrer ganzen Geschichte nichts anderes gemacht, als den irgendwie weiter auszubauen oder zumindest zu festigen. Und er war auch ein ganz konstitutiver Bestandteil von ihrer Theorie und von dem, wie sie sich halt gedacht haben, wie die Gesellschaft aussieht. Klar war er immer noch mal im Hintergrund und eines Tages stirbt er vielleicht ab und dann machen wir Kommunismus, sehen wir mal, wie es dann irgendwie wird. Aber das war jetzt tatsächlich ja nicht irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt auf der politischen Agenda, wir werden den jetzt mal absterben lassen und sie sind irgendwie nicht dazu gekommen, sondern der war für die und ihre Machterhaltung total konstitutiv und deswegen gab es auch keine Tendenz, dass der irgendwie mal weniger geworden ist zu irgendeinem Zeitpunkt. Und ja, erstmal hier ein Punkt vielleicht. Ja, meine Antwort darauf wäre, dass abgesehen von den vorhin angesprochenen Lücken der leninschen Konzeption an dem zuletzt genannten Punkt eine massive Veränderung der theoretischen Konzeption auch stattgefunden hat. Für Lenin war jeder Staat ein Klassenstaat und es erfordert Klassenkämpfe, auch den sozialistischen Halbstaat zum Absterben zu bringen. Stalin hatte dann den Staat im Realsozialismus nicht mehr erklärt aus internen Klassenwidersprüchen, die ja auch in der sozialistischen Übergangsgesellschaft noch existieren, sondern hat ihn abgeleitet aus imperialistischen Umkreisung, hatte dann konstruiert, es könne einen Staat des ganzen Volkes geben, es habe Sinn, einen Staat des ganzen Volkes zu geben. Diese theoretische Verschiebung hat mit der Konzeption, die Lenin vertreten hat, nichts zu tun, und deshalb ist es auch kein Wunder, dass im Zuge dessen, dass sich diese stalinische Konzeption, die dann auch später nicht wieder revidiert worden ist von den kommunistischen Parteien im Realsozialismus, dass sich da dann nun definitiv nichts mehr in Sachen Absterben des Staates getan hat. Und was die Frage mit Was tun anbelangt, klar, ist das eine Schrift, die unter den Bedingungen des Zarismus geschrieben worden ist, die unter den Bedingungen illegaler Organisierung geschrieben worden ist, und entsprechend gibt es da Kapitel, die sich mit Fragen der clandestinen Organisierung beschäftigen und die unter genau diesen Bedingungen eine Bedeutung haben und die unter Bedingungen, wo bürgerliche Staatsmacht ein bisschen anders funktioniert, als sie im Zarismus funktionierten, nicht oder nicht die Bedeutung haben. Aber das meines Erachtens wirklich Aufregende an Was tun ist nicht diese Hinweise zur Klandestinität, sondern ist die Kritik dessen, was Lenin Ökonomismus genannt hatte, die Vorstellung, dass sich aus gewerkschaftlichen Kämpfen allein schon eine kommunistische, gesellschaftsüberwindende Perspektive ergibt, und die Betonung, dass es nicht nur in einer politischen Praxis, dass es einer theoretischen Praxis bedarf, dass es einer systematischen Arbeit und Analyse bedarf. Und insofern würde ich sagen, ist Lenin, wie ich ihn gelesen, wie ich ihn verstanden habe, gar nicht so weit entfernt von dem, was du gesagt hast vorhin beispielsweise, dass man halt auch Leute kritisieren muss, die meinen, es sei schon Antikapitalismus, wenn man einzelne Kapitalisten an den Laternenpfahl knüpft. Ich kann mal gucken. Ja, da möchte ich doch nochmal daran erinnern, dass im Zonenregime der totale Staat war, und in der Sowjetunion und so weiter, da war nicht irgendein Halbstaat, da war viel, viel mehr Staat als hier. Hier können wir heute sitzen und diskutieren, und das wäre in der Sowjetunion auch schon unter Lenin ab 1920 nicht mehr möglich gewesen. Die Verfolgung anderer Linker, auch anderer marxistischer Gruppen, die ging sehr schnell nach der Konsolidierung der Bolschewiki an der Macht los. Und da bevorzuge ich doch das hier. Hier gibt es gewisse bürgerliche Freiheiten, und wer hinter bürgerliche Freiheiten zurück will, kann von mir kein Verbündeter oder keine Verbündete sein. Ja, auch in einem so netten bürgerlichen Staat, wie wir ihn hier haben, ist allerdings schnell auch mal vorbei mit der Meinungsäußerungsfreiheit und der Organisierungsfreiheit, wenn sich die gesellschaftlichen Widersprüche so zuspitzen, dass sie die Form eines Bürgerkrieges annehmen. Trotzdem, denke ich, ist die Frage aufzuwerfen und zu diskutieren, ob nicht auch in so einer Bürgerkriegssituation von den Bolschewiki hätte anders vorgegangen werden können und anders vorgegangen werden müssen, als sie das damals meinten, machen zu müssen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, in einer bestimmten historischen Situation hätten die Bolschewiki sich überlegen müssen, ob sie die Macht abgeben, zu sagen, sie kriegen das, was sie sich gedacht haben, nicht hin, und wir gehen jetzt erstmal wieder in den Untergrund. Aber die Alternative zu dem, was die Bolschewiki gemacht haben, wäre sicherlich nicht so ein netter, flauschiger, bürgerlicher, parlamentarischer Staat, wie wir ihn hier in der BRD gehabt haben, sondern es wäre halt irgendeine Form von postzaristischer Militärdiktatur gewesen, wo es den Anarchistinnen auch nicht viel besser gegangen wäre als unter den Bolschewiki. Ja, gibt es also zu. Ich möchte mich nur kurz gegen das nette, flauschige bundesrepublikanische Dings, also finde alles, was hier gerade am bürgerlich, als bürgerlicher Staat am Start ist, kein bisschen flauschig. Natürlich lebe ich lieber hier als im stalinistischen Terrorstaat, aber ich finde, man muss da jetzt gar nicht irgendwie eine Hierarchie aufmachen, was irgendwie, das eine war ein bisschen netter, das andere ein bisschen weniger schlimm, und dann gab es noch den Feudalismus, war das jetzt schlimmer oder nicht. Es geht ja tatsächlich irgendwie darum, die einzelnen Sachen zu kritisieren, weil das ist alles nicht, was wir wollen, und man ist in keinem von beiden Zuständen irgendwie näher an der befreiten Gesellschaft. Jetzt wird es ja jedoch noch hitzig. Bevor ich dem Publikum die Möglichkeit gebe, Fragen zu stellen, will ich Mundus Magenta noch eine Frage stellen. Wie ist es denn? Dürfen wir jetzt den Eindruck haben, eigentlich müsstest du hier rechts von mir sitzen? Bei den AnarchistInnen? Wir haben noch gar keine Widersprüche gehört von dir. Soll ich jetzt mal im Anarchismus, also ich habe jetzt keine Kritik des Anarchismusreferat vorbereitet, außer dass mir immer nicht so viel, also ich wenig Positives da quasi raus lesen kann, wenn ich mal was lese, sondern es funktioniert halt immer als Korrektiv quasi gegen andere Leute, die eine befreite Gesellschaft wollen, wollen wir mehr Individuum, weniger Staat und so weiter. Dafür ist das auch teilweise ganz sinnvoll, aber gerade abgegrenzt habe ich mich ja nicht vom Kommunismus, sondern nur vom Leninismus. Ja, dann ist mal hier. Jetzt werden die Leute hier schon auf dem Podium selber agitiert. Das gefällt mir. Also, ich würde jetzt euch die Möglichkeit geben, Fragen an die Referentinnen zu stellen. Ich würde erstmal drei Fragen sammeln und da könnt ihr euch ganz fleißig melden und dann kann das Podium die Möglichkeit, die zu beantworten und dann gucken wir mal, ob es noch mehr Fragen gibt. Auf jeden Fall sehe ich da schon mal eine. Oh, da ist ja auch jemand. Okay, dann sind es schon mal zwei Fragen, die ich hier sehe. Oder drei. Ich würde euch bitten, mal hier irgendwie herzukommen, damit ihr auch ins Mikro sprecht, damit wir die Möglichkeit haben, euch auch aufzunehmen. Weil diese Veranstaltung wird allgemein aufgenommen und es wäre sehr schön, wenn wir auch eure Beiträge dann irgendwie für die Öffentlichkeit zur Verfügung hätten. Wie gesagt, ihr könnt ja eure Stimmen verstellen. Danke. Ich gebe das Mikro erstmal hier hin. Ich würde gerne alle Referenten, Referentinnen bitten, irgendwas zu Klassenkampf und Klasse zu sagen, also zum Klassenbegriff. Ja. Egal, ich würd gerne, also wir haben ja jetzt auf jeden Fall drei Fraktionen, so wie ich das sehe, auf dem Podium. Ich würde gerne so aus der Perspektive der einzelnen Referentinnen kurz nur etwas zum Begriff der Klasse und zum Klassenkampf. Ich glaube so ungefähr zwei Fragen. Ich habe mir zwischendrin so ein paar Sachen versucht zu merken, wo ich dachte, vielleicht kann man da nochmal drauf zurückkommen. Ich fand das ja nett, dass so in gewissen Teilen schon den Eindruck hatten, irgendwie ist man sich einig und kann erstmal zusammen anfangen. Das ging jetzt nicht so tief, die Diskussion, dass ich mir da ganz sicher bin. Und würde deswegen gerne nochmal nachfragen, Saskia, du hattest mehrfach von Freiheit gesprochen und Freiheit des Individuums und ich hatte erstmal den Eindruck, also auf der Ebene gibt es da, glaube ich, keinen Dissens. Alle Kommunistinnen, die ich kenne, denen ist das wahnsinnig wichtig, dass es um Bedürfnisse der Einzelnen geht, dass individuelle Freiheit wichtig ist. Das hatte ich so ein bisschen gehört als ein Gegensatz, aber darum geht es mir gerade gar nicht, sondern interessant wird es ja, du hast dann gesagt, solange das nicht die Freiheit von anderen Leuten beschneidet, soll das sichergestellt sein. Und die Frage ist ja, in der Gesellschaft, wo Leute aufeinander verwiesen sind, kommt man ja relativ schnell an Stellen, wo man sich irgendwie mit anderen einigen muss. Was passiert denn, wenn nicht alle quasi ihrem spontanen Willen nachgeben. Und da hatte ich den Eindruck, genau da wird es interessant. Und da weiß ich gar nicht, was so eine Formel von, solange das die Freiheit der anderen nicht einschränkt, soll das gewährleisten denn eigentlich heißen soll. Deswegen dachte ich, dass entweder du oder vielleicht auch die anderen da nochmal was zu sagen könnt, wie das gedacht ist. Weil also auf der Ebene habe ich nicht das Gefühl, dass es einen Dissens gibt. Aber wenn man dann konkreter nachfragt, das gab es ja vorhin bei der Debatte auch, wie ist das mit Konsensentscheidung? Was heißt denn das eigentlich, wenn dann bestimmte Leute, also wenn Konsens heißt, bestimmte Leute sagen, na gut, dann mache ich eben nicht mit. Ist das, was mit Konsens gemeint ist? Also dass genau das dann eigentlich spannend wird. Und man muss da, glaube ich, jetzt gar nicht schon sagen, ah ja, genau so soll das sein. Aber diese ich sage jetzt mal, Floskel von Freiheit soll gewährleistet sein, hilft da halt auch nicht weiter aus meiner Sicht. Und die zweite Frage spare ich mir. Ich würde gerne an die auf dem Podium Anwesenden fragen, wie Sie sich das denn vorstellen, die ungefähr bis mindestens ein Drittel der Bevölkerung zu überzeugen, dass ein ziemlich geschlossenes rechtes Weltbild hat, inklusive Sexismus, Homophobie, Rassismus, Antisemitismus, autoritärem Kackdreck und so weiter. Also wenn man sich so die, ich sehe deine runtergezogenen Augenbrauen, wenn man sich so also die zum Beispiel die Panelstudie Deutsche Zustände von Heidmeier und so weiter anguckt, dann kommt man tatsächlich auf, lass uns auch nur 20% sagen, aber es sind schon eine ganze Menge. Und zumindest bei Homophobie und so etwas kommen wir auf mindestens ein Drittel. Und wie stellt ihr euch vor, diese Leute zu überzeugen und dazu zu bringen, vielleicht doch mal die befreite Gesellschaft zu machen? Ich würde euch bitten, also wir gehen jetzt einfach durch, würde ich sagen, und bleiben immer erst bei einem Thema und gehen dann immer zu, also bei der ersten Frage und dann gehen wir zur zweiten und gehen dann wieder durch, würde ich sagen. Und wer will von euch beginnen? Dann beginnen wir einfach ganz rechts außen. Ist das okay? Wunderbar. Mhm. die erste. Ja, zum Klassenkampf. Also erstmal will ich sagen, dass ich nicht oder kein großer Freund von so Arbeiter-Kitsch-Revolutionsromantik, die stählerne Arbeiterklasse gegen die dickbäuchigen Kapitalisten. Ich denke schon, dass es Klassen immer noch gibt, wobei natürlich sie sich nicht mehr so stark oder deutlich voneinander abgrenzen wie noch vor 100 Jahren. Aber ich... Das ist eine Frage, da kann ich jetzt keine umfassende Analyse geben. Ich würde da eher von der Dualität von Ausgebeuteten und Ausbeutern würde ich eher reden. Also ich meine Klasse in dem Sinne, dass wir jetzt alle Proletarier sind, ist ja durch die Veränderung innerhalb der Gesellschaft, wir haben ja weder eine richtige Arbeiterklasse mehr, wir haben zum Beispiel einen großen Dienstleistungssektor, wir haben einen großen marginalisierten, prekarisierten Sektor. Das muss man in einer neuen oder Klassenanalyse fürs 21. Jahrhundert auf jeden Fall berücksichtigen. Ja, aber zu einer tiefgehenden Analyse muss ich dazu leider passen. Ja, okay, ja, zu dem Klassending würde ich sagen, dass dieser Dualismus, es gäbe nur die Bourgeoisie und das Proletariat, so noch nie hingehauen hat. Aber es lässt sich vielleicht schon nach wie vor sagen, dass es eine herrschende Klasse gibt, die sich einerseits in den Kapitalistinnen ausdrückt und andererseits in den Leuten, die im Staat oder in staatsnahen Organisationen was zu sagen haben. Meiner Meinung nach gehören auf jeden Fall auch Oberstudienräte zur herrschenden Klasse, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Und Ziel unserer Bewegung sollte ja nicht sein, dass die ArbeiterInnenklasse die Macht übernimmt, sondern dass wir eine klassenlose Gesellschaft haben. Das heißt eben auch, dass es keine proletarischen Leute, dass es sich auflöst, dass niemand mehr darauf reduziert ist, Profit für irgendwen zu erwirtschaften und 8 Stunden am Tag total fremdbestimmt zu sein. Ein großes Problem ist meiner Meinung nach zurzeit in der anarchistischen Bewegung, aber natürlich auch im Rest der Gesellschaft, wo wir nun mal ein Teil von sind, dass wir uns haben einreden lassen, wir wären doch jetzt alle Mittelstand. Dabei heißt Mittelstand eigentlich, du hast eine Firma mit 100 Leuten oder mehr. Und die meisten Leute, die vereinfacht gesagt proletarisch sind, es glauben, sie wären es nicht. Es wird immer geschimpft auf die scheiß Pols, die dummen Proleten, gucken alle RTL, sind alle scheiße angezogen, lesen alle Springer, sind alle antisemitisch. Wenn man mal so Leute kennenlernt, manche sind so ein bisschen, nur eine ganze Menge, zu einem gewissen Grad. Aber es sind längst nicht alle. Und ganz wichtig ist es für die radikale Linke, die anarchistische Bewegung, wie auch immer, dass wir den Draht zu den gewöhnlichen Leuten nicht verlieren und dass wir auch gucken, dass wir in unseren Gruppen selber keine Hierarchie haben, dass die Leute mit bürgerlichem Hintergrund dominieren. Ganz definitorisch würde ich, glaube ich, zum Thema Klassenkampf erstmal sagen, dass Marx mit Klassenkampf auch sowas wie Lohnkämpfe, also so ganz immanente Auseinandersetzungen zwischen Arbeitern und Kapitalisten jetzt sehr verkürzt ausgedrückt gemeint hat, also auch so ein Streik für mehr Lohn, für mehr Urlaub und so weiter, das läuft alles unter Klassenkampf, dass man sich halt als ArbeiterInnenklasse oder wie auch immer die Verhältnisse ein bisschen erträglicher macht durch zum Beispiel mehr Lohn. Darüber hinaus, mein Konzept von Klassenkampf weiß ich nicht. Ich habe das ja eigentlich eingangs gesagt, dass es ja im Moment hauptsächlich darum geht, irgendwie die Kritik dieser Gesellschaft zu verbreiten. Natürlich kann man dann in dem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, dass hier Verhältnisse herrschen, von denen die meisten, unter denen die meisten leiden. Und da gibt es auch noch ein paar Leute, die davon profitieren. Insgesamt weiß ich nicht, ob es dann so fruchtbar ist, tatsächlich diesen Konflikt zwischen herrschender Klasse und Beherrschten nochmal aufzumachen, weil ich tatsächlich mir jetzt nicht vorstellen kann, also ich könnte jetzt nicht sagen, was die herrschende Klasse sein soll, also Oberstudienräte kommt mir irgendwie jetzt so, kann ich jetzt irgendwie erstmal nichts mit anfangen, dass die jetzt Teil der herrschenden Klasse sind, weil das sind ja auch irgendwie lohnabhängige Leute, die in ganz schön vielen Zwängen drinstecken. Natürlich richten sie irgendwie Schüler zu, dass sie irgendwie mal am Arbeitsmarkt teilnehmen sollen, aber das tun die ja irgendwie nicht, das tun die ja fremdbestimmt quasi, das ist ihr Job, und wenn sie ihn nicht richtig machen, werden sie rausgeschmissen. Und im Moment ist es ja tatsächlich nicht so, dass massenhaft Leute eben gegen die herrschenden Verhältnisse sind, sondern die meisten Leute finden das ja schon ganz gut und drücken dem Standort Deutschland die Daumen, der soll irgendwie erfolgreich sein in der internationalen Konkurrenz, weil wenn es Deutschland gut geht, geht es ihnen auch gut. Und den Leuten müsste man ja auch erstmal dann jetzt nicht erklären, guck dir mal die fiesen Kapitalisten an, denen geht's voll gut. Und euch nicht, sondern es geht ja insgesamt darum zu sagen, so wie die Verhältnisse hier eingerichtet sind, laufen sie halt nicht darauf hinaus, dass du deine Bedürfnisse vernünftig befriedigen kannst. Es wurde in einem von den ersten beiden Statements gesagt, es gibt heute keine richtige Arbeiterklasse mehr, wenn damit gemeint ist, richtige Arbeiterklasse heißt Handarbeit in fordistischen Fabriken, dann würde ich sagen, ja, die gibt es hier in der BRD relativ wenig. Und ich würde außerdem sagen, das ist aber auch nicht der entscheidende Gesichtspunkt. Das Charakteristikum der kapitalistischen Produktionsweise ist nicht fordistische Fabrikarbeit, sondern das soziale Verhältnis, was die kapitalistische Produktionsweise kennzeichnet, ist, dass die wahre Arbeitskraft gegen Lohn, also gegen Geld, getauscht wird. Das machen typischerweise Leute, die selber keine Produktionsmittel besitzen. Es gibt oder zumindest so wenig Produktionsmittel besitzen, dass sie von dem Mehrwert, den die abwerfen, nicht leben können. Es gibt einige, die vielleicht trotzdem von dem Mehrwert, den sie bekommen, leben könnten, aber als Manager irgendwie auch noch ein Gehalt nebenbei beziehen. Also das kann nicht der entscheidende Gesichtspunkt sein. Entscheidend ist, ob die Leute davon leben können, dass sie Produktionsmittel besitzen oder ihre Arbeitskraft als Ware verkaufen müssen. Und insofern würde ich die Leute auch nicht mehr Proletariat oder Arbeiterklasse nennen, sondern die Leute, die meines Erachtens der Bezugspunkt hauptsächlich von antikapitalistischer Propaganda sein müssen, sind die Lohnabhängigen. Das betrifft zum einen die Leute, die aktuell selbst Lohnarbeit ausüben. Es betrifft aber auch die Leute, die indirekt lohnabhängig sind, die beispielsweise ihr Arbeitslosengeld nur deshalb kriegen, weil sie mal Beiträge gezahlt haben oder weil sie ihre Arbeitskraft zumindest auf dem Arbeitsmarkt anbieten, die indirekt davon abhängig sind, dass sie Unterhaltszahlungen von einer Person bekommen, die ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt verkaufen kann. Ich würde nicht zustimmen, den Klassenwiderspruch zu ersetzen durch eine allgemeine Formulierung Ausbeuten und Ausgebeutete, weil meines Erachtens Ausbeutung nicht nur zwischen den Klassen stattfindet, sondern beispielsweise auch zwischen den Geschlechtern. Und ich würde zwar zustimmen, dass wir aufpassen müssen, in eine personalisierende Kritik an der herrschenden Klasse zu geraten, aber ich habe umgekehrt auch ein Bedenken, wenn es nur noch Menschen gibt, die alle irgendwie der Warenstruktur unterworfen sind und nicht gesehen wird, dass je nach Klassenlage die Leute auch unterschiedliche Handlungsoptionen in dieser gesellschaftlichen Struktur nochmal haben und dass sie ein unterschiedliches Maß an Vorteilen aus diesen gesellschaftlichen Verhältnissen ziehen. Danke erstmal. Dann würde ich sagen, falls jetzt kein Widerspruch kommt vom Podium, dann würden wir zur zweiten Frage gehen und würden einfach nochmal von rechts nach links durchgehen. Das war doch nochmal eine Frage an Saskia eigentlich. Was? Außer du willst antworten. Was? Also ich habe das mit ausgebeuteten Ausbeutung gar nicht gemeint. Also was soll die zweite Frage? Die Frage. Achso, ach, der zweite Freiheit. Frage, ach so. Das ist doch. Freiheit. Ja, okay, dann kann ich das mit der Freiheit ja mal ein bisschen konkreter versuchen. Also, wenn ich hier im Raum für mich rumspringe, schränke ich erstmal wenn ich auf die anderen achte, die Freiheit der anderen nicht ein. Wenn ich ihnen dabei ins Gesicht boxe absichtlich, schränke ich die Freiheit der anderen ein. Ja, um das vielleicht ein bisschen zu konkretisieren. Und wenn meine Freiheit erkauft ist dadurch, dass andere gezwungen sind, für meinen Wohlstand zu arbeiten, dann schränke ich mit meiner Freiheit die anderen ein. Ja. Und wichtig wäre es in der Gesellschaft, wie ich es mir vorstelle, dass die Leute sich zu einem guten Teil aussuchen können, mit wem sie wo wie leben und arbeiten. Dass Leute, die sich nicht ausstehen können, nicht gezwungen sind, zusammen in der Firma zu arbeiten, zusammen in einem Haus zu wohnen. Das wäre in einer herrschaftsfreien Gesellschaft ohne Eigentum wesentlich leichter realisierbar als jetzt, wo die Leute gucken müssen, wo sie eine Wohnung kriegen, wo sie einen Job kriegen. Jetzt noch diesen Konsens-Ding. Ja, das ist auch nur so. Also, wenn ich mit Leuten in grundlegenden Fragen partout keinen Konsens finde, dann muss ich mir andere Leute suchen. Das ist in der Liebesbeziehung so und bei den meisten anderen Sachen auch so. Leider können wir das momentan nicht so, weil wir gezwungen sind, in vielen Bereichen mit Arschlöchern zusammenzuarbeiten oder zusammen zu wohnen. Und das wäre in der Gesellschaft, wie ich sie mir wünsche, anders, weitgehend. Okay, dann danke erstmal für die Nachfrage. Es gibt nachher dann noch die Möglichkeit nachzufragen. Wir würden erstmal diese Runde hier beenden quasi und dann können wir wieder weitere Nachfragen von euch stellen. Dann würde ich dann, wenn diese zweite Frage beantwortet ist, einfach dann zur dritten gehen und da können wir natürlich alle wieder was dazu sagen. Ja, wie... Also die Frage war ja, wie man, sagen wir mal, den ein Drittel oder wie groß der Anteil jetzt auch ist, der reaktionäreren Bevölkerung, sagen wir jetzt mal der BRD, überzeugt. Das ist eine gute Frage. in den jetzigen Verhältnissen, denke ich, ist es natürlich, fangen wir mal anders an, solange wir immer noch zwischen uns und den reaktionärsten Personen ganz weit rechts außen, um auf dieser Links-Rechts-Achse zu bleiben, wenn dazwischen noch so viele Personen sind, die wir noch nicht überzeugt haben oder die immer noch in irgendeiner Art und Weise an der bestehenden Gesellschaft hängen, haben wir natürlich auch keine Chance, irgendwelche CDU-Wähler, erzkonservative Burschenschaftler oder sonst irgendwelche Penner zu überzeugen. Das ist aber auch für mich persönlich erstmal nicht primäres Ziel meiner Agitation, da ich mir von diesen Unterschieden schon bewusst bin und auch von den Erfolgschancen, die so eine Agitation hat. Ich denke, das ist ein langsamer Prozess, der dadurch begünstigt wird, dass, wenn wir jetzt vom besten Falle ausgehen, dass die radikale Linke oder das emanzipatorische Inhalte allgemein in der Gesellschaft breiter vertreten werden, dass das natürlich auch eine Rückkopplung auf den Rest der Gesellschaft hat und dass irgendwelche erzkonservativen Whatever-Menschen natürlich uns als absolutes Gegenbild betrachten, gegenüber allem, wofür sie stehen. Aber wenn sich sozusagen der Durchschnitt der Meinung in der Gesellschaft langsam ändert und langsam in eine emanzipatorische Richtung ändert, dass dadurch natürlich auch ein gesamtgesellschaftlicher Druck auf ganz konservative Leute auswirkt und dass ich mir vorstellen könnte, dass eben über diesen Prozess langsam solche reaktionären Meinungen oder Wertvorstellungen, wie auch immer, zurückgehen werden. Aber ganz plump gesprochen wären das dann natürlich die Letzten, die man irgendwie auf seine Seite holen muss. Ja, ich sehe das im Wesentlichen auch so, muss aber dann noch ergänzen, dass es ja so Wellenbewegungen sind. Das ist, über zwei, drei Ecken haben wir alle mit irgendwelchen, blöd gesagt, CDU-Ärschen zu tun. Ja, wenn es jetzt, manchen sind sogar die Eltern, aber, ja, meine nicht, aber das ist dann immer so, wir sollten die Kontakte zu den Leuten, die eben nicht so in diesem linke Szene-Ding drin sind, nie aufgeben. Und da ist zum Beispiel im Kulturbereich, gibt es viele Leute, die progressive Vorstellungen haben, die dann auch mit anderen zu tun haben. So stelle ich mir so Wellenbewegung vor. Es ist jetzt eben über so eine kulturelle Geschichte, ist da ganz viel gelaufen, dass heute Homophobie längst nicht mehr so ist wie vor 30 Jahren oder Transphobie. Ich hätte hier früher, wenn die Leute kriegen, da ist eine Frau mit so einer tiefen Stimme, Stimme. Ich hätte hier regelmäßig so einen Ärger bekommen vor 20 Jahren. Und da hat sich dermaßen viel getan. Und es sind eben ganz viele Leute, die ansonsten vielleicht immer noch konservative Drecksäcke sind, denken zum Thema Homo oder Trans inzwischen ganz anders. Es ist also möglich. Da haben eine Menge Leute, selbstorganisiert, basisdemokratisch, wie auch immer, im Kulturbereich, in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, zäh dran gekämpft, jahrzehntelang. Und da hat sich einiges getan. Ich muss nur daran erinnern, so in den 70ern war das die allgemeine Auffassung, Frauen sind dümmer als Männer. Und das ist heute, es wird so nur noch von einer Minderheit vertreten, vielleicht, also noch nicht mal von allen, die in der Jungen Freiheit schreiben. Ich glaube, mir fällt da im Wesentlichen nur zu ein, dass wir jetzt noch nicht, wir sind noch nicht bei dem ein Drittel der Bevölkerung, das hier gerade jetzt mal so aufgemacht wurde, was vielleicht am schwierigsten zu überzeugen ist. Also so Leute wie ich sind hauptsächlich mit der Kritik von anderen Linken beschäftigt, die irgendwie schon eine ganz gute Idee haben, dass immerhin die Gesellschaft, wie sie jetzt ist, nicht gut ist, aber trotzdem noch ganz schön viel Blödsinn verzapfen. Und damit ist man auch erstmal beschäftigt. Gleichzeitig wären die Argumente ja keine anderen, die man hat gegen die Einrichtung dieser Gesellschaft. Und dann ist man natürlich auch immer ein bisschen darauf angewiesen, wenn man in Diskussionen tritt mit Leuten über die Kritik dieser Gesellschaft und die perspektivische Überwindung dieser Gesellschaft, dass die auch irgendwie ein Interesse daran haben oder zumindest, dass sie sich an irgendwas stören. Und ich persönlich ist mir zu anstrengend, also jetzt ganz persönlich, mit Leuten zu diskutieren, sie davon zu überzeugen, dass es Kritikables gibt an dieser Gesellschaft, sondern ich diskutiere dann ganz pragmatisch lieber mit Leuten, die schon eine Kritik an dieser Gesellschaft haben, meines Erachtens dann nicht die richtige Kritik. Genau, aber generell würde ich sagen, es ist ja nicht so, dass wir 70% der Leute auf unserer Seite haben und jetzt müssen wir uns noch überlegen, verdammt, wie kriegen wir jetzt noch die anderen 30% auf unsere Seite, sondern wesentlich weniger als 70%. Ja, ich kann dem zuvor Gesagten eigentlich auch durchweg allem zustimmen. Wenn es uns gelingen würde, zumindest die Halbkritischen zu richtig Kritischen zu machen, dann würden sich die Hegemonieverhältnisse in der Gesellschaft insgesamt verschieben und es würden vielleicht auch ein paar von den ganz Reaktionären ihre Auffassung ändern. Im Moment würde ich auch sagen, ist die Hauptaufgabe von Linken in der Auseinandersetzung mit denen nicht Überzeugungsarbeit zu leisten, sondern Selbstverteidigung. Und was mich sozusagen als nächste Schritte interessiert, ist die schon revolutionär sind und den vernünftigen Begriff von Kapitalismus und Antikapitalismus haben, zu überzeugen, dass es einer gemeinsamen Organisation bedarf. Wenn es dieser Organisation bedarf, in soziale Bewegung, wo sich halbkritische Leute irgendwie artikulieren, zu intervenieren, und sie davon zu überzeugen, was tatsächliche Ursachen sind und was Symptome oder sogar Scheinursachen sind. Das würde ich auch sagen, ist das, was im sinnvoll verstandenen leninistischen Sinne Avantgarde heißt. Das heißt, aufzuzeigen, was Ursachen sind und nicht nur Symptombekämpfung zu machen, heißt bei sozialen Bewegungen nicht nur mitzuschwimmen, sondern eine vorwärtstreibende, radikalisierende Kraft zu sein. Und wenn wir das alles geschafft haben, dann können wir uns noch überlegen, was mit dem reaktionären Drittel passieren soll. Ja, erstmal soweit. Die Zeit ist vorangeschritten, aber trotzdem will ich euch noch die Möglichkeit geben, noch zwei, drei Fragen zu stellen. Und ich sehe schon eine Meldung, das ist die erste und ich sehe die zweite Meldung. Und wenn ich jetzt noch die dritte sehe, dann... Du hast dich gemeldet, das stimmt. Meine Blase wird immer praller. Und dann mache ich das einfach mal. Ich gebe euch die Fragen, ich bitte euch kurz zu halten, damit auch alle anderen hier noch was vom Abend haben. Außer das Tolle, was wir gerade erleben. Also ich habe jetzt eher eine Frage so zur Umsetzung, was ihr schon angesprochen habt, so inwiefern man die Freiheit der anderen beeinträchtigt, weil wir können uns ja im Prinzip noch nicht selber versorgen, zumindest hier in Deutschland haben wir nicht genug Anbaufläche, nehme ich an, und die Folgen unseres Konsums beispielsweise sind ja auch viel weitreichender, als wir das meistens denken. Und da würde ich euch gern fragen, inwiefern ihr eben Tiere beziehungsweise die Umwelt auch als andere betrachtet. Also ihr sagt, die Freiheit der anderen darf nicht eingeschränkt werden, aber inwiefern sind Tiere oder die Umwelt da auch andere? Also ich wollte nochmal anknüpfen an die letzte Frage, die gerade kam. Wir haben ja irgendwie ziemlich viel wurde über Praxis geredet, aber da kam ja auch nicht so viel bei rum irgendwie. Und so wie, wo ihr denn jetzt an diesem historischen Punkt so punktuell Interventionsmöglichkeiten aus eurer Kritik heraus sehen würdet. So wo es sinnvoll ist, um irgendwie gesamtgesellschaftlich zu intervenieren. So aber schon irgendwie aus eurer theoretischen Basis heraus und nicht nur so, wir machen radikal linke Politik und das ist jetzt so Konsens. Ja, ich wollte noch mal gerne bei dieser Schlagwort-Sache weitermachen. Schlagwort dezentral und zentral. Also ich habe jetzt gelernt, Anarchismus ist dezentral, Kommunismus ist zentral. Die Frage sozusagen an die Dezentralität ist da, wie dezentral darf es denn sein, wie klein darf es denn sein? Sowas wie jeder für sich, irgendwie niemand redet miteinander, wohl kaum. Sowas wie alle sozusagen so Gruppen, die miteinander diskutieren können, Konsens haben, alle sind dabei. Okay, damit versucht man ein Auto zu bauen. So. Dann ist sozusagen meine Frage, wenn man irgendwie tatsächlich sowas wie diese schönen Dinge, die auch in dieser Gesellschaft schon produziert werden, wie Playstations und keine Ahnung, wenn man die weiterhaben will, vielleicht sogar ein bisschen freundlicher für Menschen, dann muss man sich gesamtgesellschaftlich miteinander auseinandersetzen. Und die Frage ist, naja, also erstens, was ist das für ein Bild von Kommunisten, dass sie alles zentralisieren wollen? Heißt das sowas wie, die wollen alles, da gibt es so einen Führer, der hat alles unter seiner Macht und alle anderen haben überhaupt nichts zu sagen? Das war sogar in der DDR nicht so, wo es auch sowas wie Feedback gab von Betrieben, wie viel können sie, wie viel wollen sie und so weiter. Begrenzt, gebe ich zu. So, aber meine Frage ist, was soll das sozusagen mit Dezentralität gegen Zentralität? Beides braucht man in einer gewissen Weise, man muss sich irgendwie mit einer Gesamtgesellschaft auseinandersetzen und man muss versuchen, in kleinen Bereichen, Dinge, die in kleinen Bereichen beschlossen werden können, dort auch zu beschließen. Also deshalb verstehe ich diesen Dissens überhaupt nicht. Bei den ganzen Fragen habe ich jetzt die ersten ein bisschen vergessen, muss ich sagen. Tiere und Umwelt. Also Tiere und Umwelt sind für uns genauso Kategorien, auf die wir Rücksicht, also jetzt erstmal aus meiner Perspektive Kategorien, auf die Rücksicht genommen werden müssen. Also eine Gesellschaft, die ich mir vorstelle, nimmt natürlich genauso auf Tiere und die Umwelt Rücksicht wie auf alle anderen Lebewesen. Zum einen, also da kann man jetzt über die genauen Gründe kann man streiten, aber also ich finde gerade speziell, was die Umwelt angeht, ja, so platt und ausgelutscht die Phrase ist, aber wir haben nur diese eine Welt und sind auch nicht mehr lang davon entfernt, die eben unwiederbringlich kaputt zu machen. Allein pragmatisch deswegen muss man Umgang damit finden, eine nachhaltige und umweltfreundliche Gesellschaft zu finden. Ich weiß nicht. Beide Verhältnisse wären jetzt Einzelthemen, die, glaube ich, den Umfang jetzt hier sprechen müssen, würden, aber also sind für uns oder für mich auf jeden Fall Kategorien, die mindestens genauso wichtig sind wie alle anderen. Also eins geht nicht ohne das andere. Die freie Gesellschaft ist auf einem verseuchten Stück Stein relativ schwer vorstellbar. Ja, ganz kurz vielleicht, dass sich die kapitalistische Produktionsweise nicht nur den Bedürfnissen der Menschen entgegenstellt, sondern auch einer nachhaltigen Wirtschaft im Sinne von nicht die Umwelt zerstören. Die Umwelt wird so lange weiter zerstört werden, wie es halt quasi in der kapitalistischen Konkurrenz dann sich als notwendig erweist. Und unter anderem deswegen wollen wir ja dann halt eine befreite Gesellschaft, in der dann halt die Umwelt nicht so weiterhin nachhaltig geschädigt wird und wo man dann auch vernünftiger mit Tieren umgeht. Ja, weil finde ich gut. Punkt. Also ich finde, ich glaube sonst. Ja, also den Antworten kann ich zustimmen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ihr euch um die eigentliche Frage vorbeigemogelt habt. Die Frage war ja, ob wir Tiere als andere, also anscheinend als Subjekte, wie wir selbst auch ansehen. Und da würde ich zumindest dann doch den Mut haben zu sagen, nee, das würde ich irgendwie nicht so sehen, auch wenn ich dem anderen, was jetzt bisher gesagt worden ist, zustimmen würde und sagen würde, so, da gibt es dann vielleicht auch speziell in der leninistischen Traditionslinie nochmal bestimmte Sachen am Produktivismus und so weiter zu kritisieren, die meine werten Genossen und Genossinnen so gemeinhin übersehen oder vernachlässigen oder auch ganz bewusst falsch sehen. noch was sagen zum Thema Tiere und Umwelt? Ja, da vorne kommt die vierte Antwort zu Tieren. Lassen Sie sich setzen. Ja, nach der Revolution, nach meinen Vorstellungen, ist natürlich alles vegan, das ist klar. Aber das kann ich ja anderen Leuten nicht so aufzwingen. Und da geht es auch wieder darum, Leute zu überzeugen, mit rationalen Argumenten, dass es sinnvoll ist, auf Tierprodukte im Interesse des Planeten, der Menschheit und der Tiere möglichst zu verzichten. Und man kann den Leuten da nicht, also wenn andere Leute anders empfinden, ist natürlich so, ich meide zum Teil auch einfach Leute, die so sehr auf Fleisch abgehen. Das ist zwar fies und ich denke, auf Dauer wird sich eine vielleicht nicht ganz vegane, aber eine umweltschonende Lebensweise durch das Beispiel eben durchsetzen und durch die Erfahrung, dass sich das nicht einfach auf Dauer auch wirtschaftlich nicht rechnet, wenn man das ganze Futter für die Tiere braucht. Dann würde ich zur zweiten Frage gehen. Wie sieht es denn aus mit Intervention und Praxis? Wo sind die Ansatzpunkte? Also prinzipiell denke ich, dass Interventionen überall möglich sind, dort wo wir leben, arbeiten, Freizeit machen, Hobbys haben. Denn jeder Teil unseres Lebens ist ein Teil der Gesellschaft, also auch Teil von Unterdrückungsmechanismen, von Ausbeutungsverhältnissen. Und wenn man mal ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, findet man im Minutentakt Kleinigkeiten, an denen man anknüpfen kann, ob es jetzt eine sexistische Beleidigung auf der Straße ist, ob es jetzt wieder das ungerechtfertigte Feuern auf dem Arbeitsplatz ist, etc. etc. Also theoretisch wäre man rund um die Uhr damit beschäftigt, irgendwo zu intervenieren. Ich weiß jetzt nicht ganz, auf was die Frage, ob das jetzt auf bestimmte Themenbereiche oder so abzielt. Was gesellschaftliche Intervention aus deiner Theoriebildung heraus jetzt als also sinnvoll? Also wo kann das denn irgendwie dann rumkommen? So, das kann ja auch mit selbstständigen Linken sein, das kann dann irgendwie so Massenorganisation sein, oder? Also Intervention allgemein sehe ich erstmal als ein Einspruch, als ein Einspruch an konkreten Verhältnissen, an konkreter Ungerechtigkeit und natürlich auch als Präsentation oder als Intervention mit meiner Meinung oder mit meinen Argumenten. Und ich denke beispielsweise, wenn wir uns hier gerade hier in Berlin die Geschichte von Mieten und Vertreibung angucken oder dieses ganze Konstrukt Gentrifizierung, das bietet für eine radikale emanzipatorische Linke super viele Möglichkeiten, da es ungemein viele Leute betrifft, auch in einem elementaren Bereich ihres Lebens betrifft, also wer nun eben aus seinem angestammten Bezirk oder seiner Lieblingswohnung in seinem gewohnten Umfeld wegziehen muss, so, der ist natürlich erstmal angepisst. Und da, denke ich, hat die radikale Linke eine große Chance, reinzugehen und zu sagen, ey, pass mal auf, das hier ist scheiße, wir hätten das gern anders. Aber nicht nur die Chance, in dem konkreten Bereich zu intervenieren, sondern die Leute sind schon wegen irgendwelchen Ungerechtigkeiten in den Verhältnissen sauer. Und ich denke, die sind dann in dem Moment auch offen, wenn man sagt, ah ja, pass auf, das geht nicht nur dir so, das geht tausend anderen Leuten so und das geht nicht nur dir so bei den Wohnungen, sondern das geht auch anderen Leuten auf dem Arbeitsplatz, in der Schule oder sonst irgendwie so. Also dass man von so einem konkreten Beispiel den Bogen schlägt zu größeren oder allgemeineren Ungerechtigkeiten. Natürlich bietet das auch die Gefahr der Verkürzung, dass man eben, wie es in allen Bereichen ist, das Ganze auf einfache, also komplizierte Probleme auf einfache Lösungen runterbricht. Aber wenn man es wirklich hinbekommt, sich in der konkreten Intervention irgendwie zu positionieren und gleichzeitig auch den Bogen zu größerem schlägt, denke ich, dass das einfach eine Chance ist, für eine radikale Linke sich auch irgendwo konkret und nicht nur in den eigenen Theoriezirkeln irgendwie zu positionieren und nach außen zu vertreten. Ja, sehe ich natürlich auch wieder fast alles oder eigentlich alles genauso. Wo kommt das wohl her? Ich denke, es ist sehr wichtig, in diesen, überall, wo sich Leute selber organisieren, wo sie das darum bemüht sind, das nicht in so einer parteiähnlichen Form oder irgendwie hierarchischen Form zu tun, wo es wirklich um Selbstorganisierung geht und keine Stellvertreterpolitik gemacht wird, dass da Anarchistinnen, Kommunistinnen gucken müssen, dass sie das unterstützen, ohne dabei irgendwie besserwisserisch aufzutreten oder zu versuchen zu manipulieren, sondern klar offen sagen sollten, wer sie sind, was sie für Vorstellungen haben. Und ich sehe es an den Projekten, wo ich dran beteiligt bin, ja, Trans Interqueer und die Friedel 54 wäre das jetzt, dass das gut geht, dass da meine Standpunkte akzeptiert sind, dass ich damit nicht alleine bin und dass ich da gesellschaftlich was in Richtung mehr Freiheit bewegen kann. Am allerwichtigsten sind meiner Meinung nach nach wie vor Arbeitskämpfe, weil es einfach ganz zentral ist, wo ich mein Futter und das Zeug, was ich zu nehmen brauche, herbekomme. Andererseits ist es auch einfach so, die Leute brauchen die Kohle, müssen arbeiten gehen. Das ist einfach ganz fundamental. Das ist erst meiner Meinung nach wirklich das Ding, wo auch viel zu wenig läuft. In anderen gesellschaftlichen Bereichen ist die kommunistische, anarchistische Bewegung gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber was den Bereich von Arbeitskämpfen angeht, da läuft es viel zu mau. Und da müssen wir gucken, irgendwie das in die Gänge zu bekommen. Es sind immer mal wilde Streiks, es sind auch nicht alle Leute, die im DGB was machen, schlecht. Klar, die linke Fabrikintervention der 70er hat nicht so die Erfolge gezeitigt. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht wieder versuchen sollten. Natürlich nicht auf die Art, dass wir, obwohl wir gar keinen Bock drauf haben, in die Fabrik gehen, nur um den Arbeitern da die Weisheit beizubringen. Ich habe ja schon gesagt, dass irgendwie, was ich unter Praxis verstehe, ist so die Verbreitung der radikalen Gesellschaftskritik. Das kann man immer machen. Natürlich gibt es Situationen, in denen Leute empfänglicher dafür sind, weil sie zum Beispiel gerade sich an irgendwas Konkreten stören. Da kann das ein guter Anlass sein, mit Leuten darüber zu reden, in welchem Zusammenhang ihr konkretes Problem mit dieser Gesellschaft steht. Und da darf man nicht das, da sollte man das in der Linken verbreitete Missverständnis vermeiden, nur weil Leute an einem punktuellen Kampf irgendwie aufbegehren, dass sie deswegen eben schon eigentlich auf unserer Seite sind und den Kampf schon mit uns kämpfen werden, sondern dass man da die Arbeit noch hat, eben den größeren Zusammenhang, den wir da sehen, auch noch zu diskutieren und zu versuchen, halt die Leute davon zu überzeugen, dass es letztendlich halt darum geht, die Gesellschaft insgesamt zu wuppen. Ja, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, an was für Sachen wir uns im Laufe dieses Jahres beteiligt haben. Das will ich jetzt nicht wiederholen. Ansonsten würde ich zu der Frage nach Intervention vielleicht, weil wir ja hier eher so bei einer Szeneveranstaltung sind, auch nochmal die Lanze für die betrieblichen Kämpfe brechen wollen, wenn ich mit den Genossinnen, die da in der Organisierungsdebatte, wo ich mit drin stecke, diskutieren würde, würde ich, glaube ich, eher erklären, dass es auch noch was anderes als Betriebskämpfe gibt. Aber hier würde ich dann sozusagen als vielleicht einen Kritikpunkt, den ich oder andere Leute, die da involviert sind, an Szenepolitik haben, dass es scheint mir weiterhin für viele so ist, Politik ist die Freizeitbeschäftigung und im Job wird sich irgendwie durchgewurstelt. Das ist auch, wenn es jetzt keinen Sinn machen würde, wegen der revolutionären Gesinnung Heroismus im Job zu erwarten, vielleicht eine Sache, wo geguckt werden soll, wenn wir dann sagen, Politik ist nicht ein bestimmter Bereich, sondern Politik ist alles, wo vielleicht die autonome Szene ihren Politikbegriff etwas erweitern könnte. Und eine zweite Sache zu Intervention, ist es vielleicht sinnvoll, sozusagen eine noch nicht so ausdiskutierte, aber sich teilweise abzeichnende Kontroverse im Rahmen dieser Organisierungsdebatte, wo ich mitmache, auszuplaudern. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es gibt da einen Strang von Genossen und Genossinnen, die meinen, eine Organisierung von Revolutionärinnen habe in erster Linie die Aufgabe, Proteste zu initiieren, Bewegungen anzuleiern und das sei auch möglich. Demgegenüber würde ich eher sagen, die Bewegung lassen sich nicht anleiern, sie kommen, ohne dass wir das am Schreibtisch planen können. Und unsere Aufgabe, also da würde ich dir, glaube ich, ziemlich zustimmen, unsere Aufgabe ist, präsent zu sein, wenn es diese Bewegung gibt und die unzureichenden Formen von Kritik, die da drin artikuliert werden, zu radikalisieren und das, was wir als Revolutionären an theoretischer Arbeit geleistet haben, da zur Diskussion zu stellen. Ja, zur nächsten Frage. Also erstmal möchte ich dem widersprechen, dass, also ich persönlich habe da in der Frage von Dezentralität oder Zentralität keinen so einen straighten Antagonismus, oder ich bin auch absolut nicht der Meinung, dass jeder, der sich irgendwie als marxistisch oder kommunistisch labelt, jetzt den Einführerstaat will. Sonst würde ich hier auch, glaube ich, nicht sitzen. Dezentral und zentral meint für mich eher die Art und Weise oder von welcher Perspektive aus sich organisiert wird. Also dezentral eben eine wirklich Organisation von der Basis, von unten. Und natürlich ist der Mensch erstmal ein gesellschaftliches Wesen und kann sich davon nicht abkoppeln. Und natürlich gibt es auch Prozesse oder Situationen, die komplexer sind und die über den eigenen Gruppenzusammenhang oder die eigene WG hinausgehen und wo man gucken muss, wie man das organisiert. Aber das schließt ja das Konzept der Dezentralität nicht aus. Sondern beispielsweise, wie du meinst, mit einem Auto, natürlich braucht, also eventuell braucht die Menschheit Autos, das sei mal dahingestellt. Aber dann... Man verständigt sich dann einfach von der Basis aus drüber, okay, wir wollen Autos machen, wie machen wir das, wo setzen wir das um, etc., etc. Und das Konzept meint einfach, dass, oder meine Auslegung davon ist, dass man sich einfach als Individuum mit den Leuten zusammenschließt und über Dinge redet, die eben diese Gruppe von Individuen betreffen. So, dass ich zum Beispiel mit den Leuten, die mit denen ich in einem Haus wohne, quasi mich organisiere und kläre, was es am oder im Haus zu tun oder zu machen gibt. Dann nächsthöhere Stufe wäre vielleicht das Viertel, wäre dann vielleicht der Stadtteil, wäre die Stadt, wäre größere Bereiche. Andere wären dann natürlich die Arbeit, auf der ich in irgendeiner Art und Weise meine Arbeit verrichte, der Verein, wo ich sonst irgendwas mache und so weiter und so weiter. Also das Konzept schließt absolut nicht aus, dass man sich in größeren, überregionalen, kontinentalen oder weltweiten Fragen auch verständigen kann, sondern man muss es natürlich. Also es meint, für mich zentral ist dabei aber, dass ich als Individuum reale Interventionsmöglichkeiten in gewissen Prozessen habe. Dass wenn jetzt die Mehrheit der Menschen in der Stadt Berlin beschließen, eine riesige Autofabrik aufs Tempelhofer Feld zu bauen und ich da keinen Bock drauf habe, dass ich dann wirklich eine reale Möglichkeit oder Plattform habe, diesen meinen Widerstand dagegen auszudrücken. Und ja, und dass sich das absolut nicht irgendwie beißt. Also zentral wäre für mich wirklich die bestehenden Strukturen, dass es irgendwelche Vertreterinnen gibt, die ohne große Legitimation oder ohne Rücksichtnahme aufs einzelne Individuum irgendwelche Sachen entscheiden. Tja, ich möchte erstmal darauf zurückkommen, dass der Fragesteller vorhin meinte, Anarchismus stehe für dezentral, Kommunismus für zentral. Ich bin Kommunistin und halte nichts von Zentralismus. Aber mein Kommunismusbegriff, auch wenn er sich mit Marx-Vorstellungen weitaus ja, schon deckt zu weiten Teilen, ist eben der von Kropotkin und Malatesta. Und das teilte einst der Großteil der anarchistischen Bewegung. Ich wäre froh, wenn das mal wieder so kommt. Und des Weiteren zu dem Zentralismusproblem. Zentralistische Organisationen neigen dazu, ihre Strukturen auch nach außen zu verbreiten. Wenn du eine zentralistische Partei hast, ist es recht unwahrscheinlich, wenn diese die Gesellschaft revolutionieren soll, dass die Gesellschaft rundherum nicht zentralistisch wird. Individuelle Freiheit geht nun mal nicht, wenn eine Zentrale entscheidet, was die Leute vor Ort produzieren, konsumieren sollen. Und das sollten, haben meiner Meinung nach auch viele marxistische, oder die sich so nennen, das ist ja alles sehr unterschiedlich, aber wie in allen Buchreligionen. Das haben auch schon sehr viele, die sich marxistisch nennen, eingesehen. Auch zum Beispiel ums Ganze, wobei dann die Frage wäre, wenn sie schreiben, Parteien sind der falsche Weg, sind sie dann noch marxistisch? Tja, das war's eigentlich. Also ich bin verwirrt, dass du auf einmal sagst, ich bin natürlich Kommunistin, aber das ist ja dann jetzt, wir wollen ja eigentlich über Inhalte reden und nicht über die Labels. Ja. Also vorhin ist ja schon gesagt worden. Bitte? Ich lasse mir das Label nicht wegnehmen. Nein, ich will es dir nicht wegnehmen. Um Gottes Willen. das ist ja immer nur so praktisch für das Ordnen der Gedanken. Aber ich meine schon, dass das irgendwie vorhin gesagt wurde, ich meine das, was du, dass die zentrale Planung, die von Kommunistinnen teilweise vertreten wird, dann dadurch durch die zentrale Planung auch bestimmt, was die Leute zu konsumieren haben. Und ich würde jetzt, ohne dass ich jetzt tatsächlich genau weiß, wie wir dann die zentrale Planung oder überhaupt die Planwirtschaft, die wir dann wahrscheinlich aufziehen, wenn wir dann die befreite Gesellschaft haben, ganz genau organisieren, würde ich auch diesen Antagonismus zwischen zentraler Planung und dezentral gar nicht aufmachen wollen, vor allen Dingen nicht in diesem Gegensatz, Zentralismus ist halt total undemokratisch und geht über die individuellen Bedürfnisse hinweg versus dezentral ist total gut und alle sind voll nett zueinander. Nur mal den Gedanken, der glaube ich auch der Fragesteller im Sinn hatte, dass zentrale Planung halt auch ziemlich effektiv sein kann und wir wollen ja alle gar nicht so viel arbeiten in der befreiten Gesellschaft und dann macht es schon Sinn, in einem etwas größeren Maßstab nachzudenken, okay, wie kriegen wir denn das produziert, was wir gerne konsumieren wollen und zwar so, dass wir möglichst wenig arbeiten wollen, kann schon Sinn machen zu sagen, wir machen das in einem sehr großen Maßstab und da geht es natürlich darum, die Leute zu fragen vorher, was sie konsumieren sollen, um dann einen Plan zu machen, der diese Bedürfnisse dann auch zu befriedigen. Das klingt natürlich, wenn man von Planwirtschaft redet, immer alles ganz schrecklich nach Stalin und Mangelwirtschaft und so weiter, aber das ist ja gerade das, was wir nicht anstreben. Nichtsdestotrotz muss man sich ja überlegen, was wollen wir produzieren, dann fragt man vorher die Leute, was sie haben wollen und dann überlegt man sich, so würde ich mir das vorstellen, ohne das jetzt genau sagen zu können, weil ist ja noch ein bisschen hin, wie man das möglichst effektiv, also mit möglichst wenig Arbeit produziert. Und auch ein gewisser Zentralismus, hätte ich jetzt die Vermutung, kann so organisiert werden, also man kann ja auch was produzieren und hinterher merkt man, oh, sie haben vorher alle gesagt, sie wollen es und haben, jetzt wollen sie es doch nicht, verdammt, produzieren wir halt was anderes. Das heißt ja nicht, dass die Leute dann gezwungen werden, ja, habt ihr ja doch aber gesagt, müsst ihr jetzt auch konsumieren. Und dass man in einem gewissen Maßstab von, also zum Beispiel sowas wie Autos oder, ich meine, Flugzeugträger brauchen wir dann ja nicht mehr, aber irgendwie so Sachen, die ein bisschen aufwendiger sind zu produzieren, macht es auch Sinn, das eben nicht irgendwie auf Landkreisebene zu organisieren, sondern genau, im größeren Maßstab. Ja, jetzt komme ich ja vielleicht doch noch ein bisschen aus der traditionalistischen Ecke raus. Ich würde eigentlich den Stab noch ein bisschen mehr in die anarchistische Richtung sogar biegen, als du das jetzt gemacht hast und sagen, so, es geht nicht darum, die Leute zu fragen und dann überlegt man sich, wie wird es hergestellt, sondern die Leute sagen es und überlegen dann gemeinsam, wie sie es herstellen. Da würde ich sagen, braucht es halt nicht nur eine Struktur in dem eigenen Kiez oder dem eigenen Dorf, sondern würde halt im Sinne der Fragestellung, was du jetzt ja auch schon ausgeführt hast, sagen, so, es braucht zumindest bei einer bestimmten Art von Produktion und bei einer bestimmten Sachen, die in globalen Netzen verteilt werden, braucht aus auch einer entsprechend weiträumigen Planung, was nicht heißt, dass es eine planende Zentrale gibt, die den Leuten die Bedürfnisse und die Art und Weise, wie sie sie befriedigen, das heißt die Sachen, die dazu notwendig sind, herstellen, diktiert, sondern es geht darum, einen demokratischen Diskussionsprozess mit, ich würde sagen, mit Räten, in denen es aber einen Pluralismus von unterschiedlichen politischen Strömungen, Gruppierungen gibt, wo es imperatives Mandat gibt, wo Leute gewählt und abgewählt werden können und so weiter, wo es Rotationen gibt, damit sich Hierarchien nicht verfestigen und so weiter, solche Mechanismen werden zu entwickeln. Das hört sich gut an. Wir sind am Ende des Abends angekommen. Die Referentinnen bestellen sich nur noch Bier. Das ist Cider, das ist kein Bier. Ja, ja. Die Leninistinnen schieben den Stab in die anarchistische Ecke der Diskussion und die Anarchisten nennen sich plötzlich Kommunisten. Das ist nicht plötzlich. Das ist sehr, sehr lange so gewesen. Das stimmt natürlich auch. Ihr hattet schon in Ihrem Einleitungsstatement gesagt, dass die Frage falsch gestellt ist. Ja. Bevor wir uns hier auf der Bühne austoben, danke ich erstmal allen. Ich danke dem Podium, ich danke dem Publikum. Ihr habt alle eure Rollen gut gespielt. Was denn, die Frauenrolle? Ich denke, wir haben heute ein buntes Potpourri an Positionen der radikalen Linken mal wieder kennengelernt. Die befreite Gesellschaft ist unser aller Ziel. Die Mittel und die Strategien sind verschieden. Die Differenzen sind gezogen. Alle, die heute zugehört haben, können sich jetzt entscheiden und dürfen nachher nicht sagen, sie hätten von nichts gewusst. Die Veranstaltungsreihe Beat Up Your Brain geht natürlich weiter. Nächste Woche wird die dritte Veranstaltung stattfinden. Und zwar geht es darin zur Kritik an Deutschland, antinationale und antideutsche Theorien. Die findet am Donnerstag statt um 19 Uhr im Cafetisch. Ich freue mich, euch da alle dort zu sehen. Tschüss.